Kommunistenkneipe. Kulturstammtisch live. Heutiges Thema: Kunst ist Waffe. Eine Gesprächsrunde. Okay, dann beginnen wir jetzt mit unserer Veranstaltung mit dem Titel Kunst ist Waffe. Das ist die zweite Veranstaltung nach der ersten Veranstaltung im März, die wir schon gemeinsam gemacht haben, zu Anna Segers, wo wir uns mit ihr als Autorin, Kommunistin und Antifaschistin auseinandergesetzt haben und nun nach dieser ersten Veranstaltung allgemeiner über die Fragen, die aktuellen Fragen zur Gegenkultur, Kulturkampf im Kapitalismus und deren Bedeutung für uns als ArbeiterInnen, Kulturschaffende und SozialistInnen auseinandersetzen wollen und eben mit dem Begriff von Kunst als Waffe nach Friedrich Wolf. Passend dazu würde ich einmal ein kurzes Zitat von Anna Segers vorlesen, was uns über den Weg gelaufen ist und was wir irgendwie ganz passend fanden. Welche Rolle hat heute die Kunst in dem Kampf, der die Welt in Atem hält? Welche Rolle wird sie morgen haben, wenn der Kampf mit den Waffen zwar entschieden sein wird, aber der Kampf vom Verstand zu Verstand, von Geist zu Geist noch lange andauern wird? Ein erbitterter Kampf zwischen Weltanschauungsfronten. Wie kann da die Kunst eindringen? Mit ihren tausendfachen subtilen Mitteln, da die Menschen an die Argumente von Ferngeschossen und fliegenden Bomben gewöhnt sind. Titelgebend für diese Veranstaltung war auch ein Gedicht von Friedrich Wolf, Kunst ist Waffe. Und genau deswegen würden wir das jetzt einmal gerne hören und eine Genossin trägt das vor. Kunst ist Waffe. Euch, die der Maschinenraum erst im Dämmern entlässt, aus seinen 8-Stunden-Gehämmer. Euch, die ihr als Tippfräuleins geduckt den Tag lang vermuffte Büroluft schluckt. Ihr an den Spulen und ihr auf den Legern. Ihr droben auf den Eisenträgern. Ihr an den Stanzen, ihr Heuer vor Ort. Für euch alle ist das Wort mehr als Gerede und Konversation. Als, wie geht es Ihnen und wissen Sie schon? Für euch ist das Wort Explosion, das euer Schweigen zerbricht. Drum hütet das Wort, verplempert es nicht. Drum seid hart, seid klar. Jedes Wort ist Gefahr, denn Wort ist Waffe. Worte sind Hämmer, spart sie euch. Worte sind Fackeln, entfacht sie nicht gleich. Wenn sie dann aber sich entzünden, sollen sie euer Leben verkünden. Euer Leid, euren Zorn, euer Kampfesziel. Dass im Flamme droben in dem Spiel daraus euer eigener Antlitz sich klärt, euer stumpfes Leben, so wie's euch verzerrt, euer Schicksal, das ihr niederringen müsst, euren Kleinmut, den ihr bezwingen müsst. Aufgewacht, wir reichen euch keine Schlafpilverlein, wir stellen euer Leben in Scheinwerferschein, dass ihr's endlich seht und euer Antlitz sich straffe. Kunst ist nicht Dunst noch Bildungsgegaffe, Kunst ist Waffe. Lasst euch um die Waffen nicht betrügen, mit dick verstaubten Bildungslügen. Wir kämpfen heut nicht mehr mit Bogen und Pfeil. Die Gretchen und Klärchen sind nicht unser Heil. Wir haben heut andere Waffen und Ziele, ein anderes Leben und andere Spiele. Wenn wir nur wollen, ist sie auch hart, wir spielen unsere Gegenwart. Wir fliehen nicht in Vergangenheiten. Wenn handbreit vor uns die Menschen leiden, kämpfen in Flugzeugen stürmen und den Erdball funken, Wolkenkratzer auftürmen und einander zertreten. Da gilt es klar hineinzuhellen, den alten Nebelring zerschwellen, dass nicht neben Propellern, Antennen, Turbinen, Literaturgroßmütter mit Krinolin den Kurs bestimmen. Ihr habt's in der Hand. Zerbrecht eures Schweigens Wand, fordert euer Leben, eure Spiele, schaffe sie dir selbst, Prolet, Kunst ist Waffe. Genau, dann würde ich einmal das Wort an Vera weitergeben. Du hast dich im Rahmen dieser Veranstaltung mit Hans-Heinz Holst auseinandergesetzt und da einen Input vorbereitet. Genau, also zur Frage, was ist eigentlich Kommerzialisierung der Kultur und wie kommt es vom Kunstwerk zur Ware, haben wir uns auch mit Hans-Heinz Holst beschäftigt. Hans-Heinz Holst ist sicherlich einigen geläufig, hat gelebt von 1927 bis 2011, war ein bedeutender deutscher Philosoph, der auch als einer der bedeutendsten Marxisten gilt des 20. Jahrhunderts. Und der marxistische Philosoph Hans-Heinz Heuss hat sich mit dieser Frage der Kommerzialisierung der Kultur eben auch intensiv auseinandergesetzt. Und in seinem Werk Vom Kunstwerk zur Ware beschreibt er, wie eben Kunst, was eigentlich ein Ausdruck menschlicher Freiheit und Kreativität sein sollte, immer mehr den Regeln des Marktes unterworfen wird. Genau, also im Grunde sind das hier sehr viele philosophische Fragen und auch ontologische, marxistische Fragen, die aufgeworfen werden in seinem Werk. Das möchten wir hier heute nicht entfalten, weil das sollen jetzt nur Impulse sein, anregende Gedanken. Also es ist ein kleiner Impuls, wo wir euch ein bisschen so mit reinnehmen wollen in die Frage erstmal, was ist Kunst überhaupt? Und ja, beginnen wir mal mit dieser vielleicht vermeintlich einfachen Frage, was ist Kunst? Also für Hans-Heinz Holz ist Gegenkultur kein Nebenschauplatz, sondern ein entscheidendes Kampffeld und Klassenkampf, auch im Sinne Gramscis. Und das ist eben für ihn dann auch klassenbewusste Kunst. Also Gegenkultur ist Kunst. Und darüber wollen wir uns heute hier auch unterhalten. Ja, und wer aber die kulturelle Hegemonie erlangt hat, also bestimmt auch was normal, schön und wahr ist und damit auch was denkbar ist. Und das ist die vorherrschende bürgerliche Ideologie. Und in der heutigen marxistischen Praxis muss das aber für uns bedeuten, dass Gegenkultur eine Strategie und auch einen Ausdruck haben muss. Das heißt, das sind auch Fragen von Organisierung und so weiter. Sie muss kollektiv, unabhängig und bewusst politisch sein und dabei auch eine revolutionäre Forderung beinhalten. Das werden wir auch noch ausgiebig diskutieren. Und sie darf sich nicht, wie Holz auch sagt, dem Markt unterwerfen, sondern muss ihm etwas entgegensetzen. Ja, also das heißt, Kunst ist mehr als nur Dekoration des Widerstandes oder bloße Unterhaltung. Also so wie wir es zum Beispiel bei Fridays for Future oder so sehen, dass dann irgendwie, ja, Widerstand wird dann sozusagen dekorativ gezeigt und es gibt irgendwelche Kunstaktionen und so weiter. Aber das wäre im Sinne von Hans-Heinz Holz oder auch in unserem revolutionären Bewusstsein keine Gegenkultur, kein Ausdruck dessen. Was es dann ist, darüber müssen wir uns eben auseinandersetzen. Ja. Sie ist also eine Form, in der Menschen die Welt deuten, kritisieren, transformieren mit Mitteln, die nicht rein rational sind, sondern auch emotional, symbolisch und sinnlich. Und das hat ist, glaube ich, auch gerade in dem Gedicht intensiv rübergekommen, dass es teilweise auch fast gar keiner Worte mehr bedarf, das weiter zu interpretieren, sondern vielleicht dann auch Handlungen. Ja. Kunst entsteht aus einem inneren Bedürfnis, also nicht, weil sie verkauft werden soll. Sie ist ein Produkt des menschlichen Geistes, nicht der Fabrik oder des Marktes. Ja, und hier kommt aber das Problem ins Spiel. Also wie kommt es von der Kunst, die eigentlich so dieser innere symbolische Ausdruck ist, ein ästhetischer Prozess, wie kommt es zur Verwandlung, zur Ware? Und in einer kapitalistischen Gesellschaft, in der wir ja leben, so Holz, wird alles zur Ware gemacht. Das wissen wir, das hört sich erstmal einfach an, aber so eben auch Kunst. Und darüber sollten wir uns weiterhin Gedanken machen. Das bedeutet, Kunst wird nicht mehr einfach nur um ihrer selbst willen gemacht, sondern um Geld damit zu verdienen. Also was passiert dann konkret? KünstlerInnen müssen sich dann zum Beispiel dem Geschmack des Publikums anpassen oder besser dem, was sich halt gut verkaufen lässt. Kunst wird nach Holz, er nennt es ganz schön, zu einem Konsumspektakel. Also man geht nicht mehr ins Theater, um etwas zu erfahren oder vielleicht auch so innere Kritik wahrzunehmen, sondern weil es angesagt ist, weil es woke ist, weil es sich verkauft. SammlerInnen kaufen Kunst als Investitionsobjekt, nicht weil sie es lieben, sondern weil sie hoffen, dass der Preis steigt. Also man sieht es, dass irgendwelche Leute, die wirklich fern von jeglicher Überlegung, das dann auch noch so damit spielen und das irgendwo zeigen, was für coole Kunst sie da hängen haben oder so. Genau, und hierfür möchte ich euch einmal ein bisschen komplizierteres Zitat von Holz vorlesen, was ihr einfach auf euch wirken lassen könnt. Und dann gehe ich nochmal weiter in die Ausführung. Also er sagt, er nennt diesen Prozess die Warenästhetik. Also er bringt sozusagen den marxistischen Begriff der Ware zusammen mit dem Ästhetisierungsprozess. Also Warenästhetik bezeichnet einen aus der Warenform der Produkte entsprungenen, vom Tauschwert her funktionell bestimmten Komplex dinglicher Erscheinungen und davon bedingter sinnlicher Subjekt-Objekt-Beziehungen. Ja, gemeint ist damit die Tatsache einfach, dass Produktgestaltung, zum Beispiel Verpackungsdesign, Werbung und so weiter, über die ästhetische Wahrnehmung den Käufer oder Käuferin lenken. Also so das Bedürfnis, den Hedonismus, die Anschauung benutzen, um bis hin zu grober Täuschung hin Bedürfnisse weckend und absatzfördernd den Warenumsatz zu steigern. Also siehe heute ganz extrem bei Insta, YouTube oder TikTok. Also wir kennen das alle. Menschen sind einfach laufende Reklame. Überall ist Reklame, Ästhetisierung. Also auch bei Insta oder so werden hochästhetisierte Profile, Bilder und sowas benutzt. Aber eigentlich um Konsum und Profit und eben die Verwertung der Ästhetik weiter zu benutzen für diese Wahrgewerdung. Also Holz nennt das auch die Wahrgewerdung der Kunst. Und das ist ein Prozess in dem ursprünglichen Sinne, wo Kunst entwertet wird. So wie vieles in diesem kapitalistischen Apparat einer Verwertungsmarktlogik unterliegt. Ja, dann ist hierbei noch der Begriff der Kulturindustrie relevant. Das ist ein bisschen ein komplexerer soziologischer Begriff. Das möchte ich hier nicht weiter aufmachen. Aber was bedeutet das? Also wir müssen uns das einfach so vergegenwärtigen. Kultur wird einfach industriell produziert, wie Autos oder Smartphones. Serien, Filme, Musik, alles ist normiert, massenkompatibel und reproduzierbar. Also die Werke sollen nur noch vermeintlich aufrütteln und hinterfragen, also so ein bisschen so mit unseren Trieben und Affekten so arbeiten, aber sie sollen in erster Linie unterhalten und konsumierbar sein und sind somit eben ein Teil dieser Verwertung der Marktlogik. Ja, also dadurch wird Kunst nicht mehr zum Ort der Kritik, sondern ist einfach ein Teil des Systems und sie trägt dazu bei, dass die Menschen nicht mehr rebellieren. Also das revolutionäre Bewusstsein, das Klassenbewusstsein wird dadurch angegriffen, tangiert und auch kassiert. Was das dann näher heißt, darüber wollen wir uns heute auch insbesondere auseinandersetzen. Genau. Also die Menschen sollen sich einfach gut unterhalten fühlen, so diese Leichtigkeit spüren, also diese angebliche Leichtigkeit und die Welt so lassen, wie sie ist. Das ist ein Teil der vorherrschenden bürgerlichen Ideologie. Was macht das mit uns? Also, wenn Kunst zur Ware wird, verlieren wir etwas sehr Wichtiges, nämlich unsere Fähigkeit, die Welt anders zu denken. Kunst ist nämlich eigentlich ein Raum für Freiheit, Widerspruch und Utopie, wobei unsere Forderung keine utopische sein dürfte und sollte, aber in der Kunst gilt dieses Postulat sozusagen. Und wenn dieser Raum durch Marktlogik verdrängt wird, wird auch unser Denken dem angepasst, konsumorientiert und flach. Also es ist ein Teil der bürgerlichen Propaganda. Heute sieht darin auch eine Gefahr für uns als Menschen, als Kollektiv. Denn ohne kritisches Denken, ohne alternative Sichtweisen, wird eine echte Veränderung der Welt natürlich unmöglich. Und wir sehen es auch. Der Antikommunismus und die Konterrevolution tun ihr Übriges. So, also was tun? Es ist die Forderung nach Gegenkultur. Holz fordert deshalb eine emanzipatorische Kunst, er nennt es so, eine Kunst, die nicht dem Markt dient, sondern dem Menschen beziehungsweise dem Klassenkampf. Also das heißt nochmal, nicht einfach sozusagen eine Dekoration von Fragen zur Antidiskriminierung oder sowas ist, sondern wirklich diese Gegenkultur ist Klassenkampf. Das ist sozusagen sehr wichtig in seiner Thesis. Was heißt das? Also nach Holz soll Kunst dazu dienen, den Menschen zum Nachdenken anzuregen und das Klassenbewusstsein überhaupt erst aufkommen zu lassen oder auf abzubilden. Also Kunst dient dem Klassenkampf und nur klassenkämpferische Kunst ist auch Kunst. So. Nur diejenigen ästhetischen Bewegungen oder Werke, die diesen Klassenkampf auch zeigen, auch wirklich propagandistische Werke vor allem bedienen diese Prozesse oder den Prozess der Gegenkultur. Die bürgerliche Ideologie dabei auch entlarven und den Klassenkampf der ArbeiterInnenklasse abbilden. Da ist zum Beispiel zu erwähnen, ist vielleicht nicht mehr vielen geläufig, vor allen Dingen vielleicht den jüngeren GenossInnen hier nicht, aber das Werk zum Beispiel Widerstahl gehärtet wurde. Also ein Beispiel für ein stabiles, propagandistisches, sehr klassenbewusstes Werk. Genau. Es reicht nicht, also sich einfach nur der Marktlogik zu entziehen, weil das machen irgendwelche elitären, abgefahrenen Menschen, Bonzen vielleicht auch und sagen, ja, wir machen in unserem Raum hier ganz eigene, eigensinnige Kunst. Nein, es gibt darin eben wirklich noch eine andere Ebene. Die Kunst soll subversiv sein und sie soll auch die ArbeiterInnenklasse bei ihrem Klassenkampf unterstützen und die revolutionäre Forderung permanent postulieren. Wir sehen es sehr schön zum Beispiel in Bertolt Brechts epischem Theater. Da zeigt sich das in seiner besten Form. Ja, also was bedeutet das konkret? KünstlerInnen sollten sich natürlich nicht dem Mainstream anpassen, sondern gesellschaftliche Verhältnisse hinterfragen. Das ist jetzt so ein bisschen sanfte Forderung. Wir werden uns aber unterhalten, wie wir das tun können. Ja, es braucht unabhängige Räume für Kunst und Kultur. Das heißt, es geht ja auch um die Frage nach Strategie, Ausdruck und Organisierung und fern eben von diesem Profitdruck und dem nicht auf den Leim gehen, der bürgerlichen Heuchelei. Also immer wieder das auch aktualisieren. Und auch wir als Rezipienten, als Publikum haben die Verantwortung, diese Kunst mutig, kämpferisch und auch kritisch zu unterstützen. Ja, was ist der Ausblick? Also für Hans-Heinz Holz zeigt uns, wie Kunst unter dem Druck des Kapitalismus zur Ware wird und damit die gesellschaftliche Kraft verliert. Er zeigt auch, es gibt Alternativen. Und wenn Kunst sich wieder wirklich dem Menschen zuwendet und nicht dem Markt, dann können wir Impulse für Veränderungen geben. Welche das sein sollen, werden wir weiterhin sehen. Und die Genossin wird uns hier auch ein Denkmal sozusagen, also nochmal darauf eingehen und zeigen, wie Gegenkultur in der Praxis ausgesehen hat und aussehen kann und dazu auch noch etwas vortragen. Ja. Ja, danke, Vera. Danke für diese Einführung zu einem marxistischen Kunstbegriff nach Heinz-Heinz Holz, in dem er uns Ansätze gibt, dafür Ideen für eine Gegenkultur zu entwickeln. Heute soll es ja weniger um Literatur und Kunsttheorie gehen, sondern natürlich vor allem um eine gemeinsame Praxis und wie wir die entwickeln können. Aber um das Gegen in Gegenkultur in die richtige Richtung auszurichten, lohnt es sich natürlich damit zu beschäftigen, welche Merkmale und Ansprüche an eine klassenbewusste Literatur oder auch Kunst im Allgemeinen auch in vergangenen Kämpfen gestellt wurden. Wir können heute auf eine Vielzahl an ArbeiterInnen, KommunistInnen zurückblicken, die sich bereits vor vielen Jahrzehnten genau mit diesen Fragen beschäftigt haben und das auf einer Basis einer dialektisch-materialistischen Weltanschauung. Sei es der italienische Kommunist Antonio Gramsci, der sich sehr umfangreiche Gedanken gemacht hat zu Kultur- und Klassenkampf, oder auch Georg Lukács, der mit seiner Freundin und Kollegin Anna Segers auch sehr gerne und leidenschaftlich diskutiert hat und sich auch nicht immer einig mit ihr war, oder auch der Mitbegründer des sozialistischen Realismus Maxim Gorki und natürlich Heinz-Heinz Holz, einer der jüngeren marxistischen Denker, der uns ein sehr umfangreiches Werk hinterlassen hat. Einige von euch kennen oder haben vielleicht auch schon eins mitgesungen, nämlich ein Arbeiterlied oder so. Und genau das ist ja zum Beispiel ein Beispiel für Arbeiterkulturen. Traditionen, die uns verbinden mit Kämpfen von vor 100 Jahren, 150 Jahren. Über den Faschismus hinweg sind unzählige Kunstwerke und natürlich vor allem auch viel Literatur von klassenbewussten Schriftstellern, aber auch bürgerlichen Schriftstellern zerstört worden. Und Lieder nehmen hier natürlich nochmal eine ganz andere Möglichkeit der Übertragung, der Vermittlung und der Weitergabe ein. Und vielleicht sind sie auch deswegen die wenigen Berührungspunkte, die wir jetzt noch sozusagen zu unserer eigenen Kulturgeschichte eigentlich haben aus der Arbeiterklasse. Und sie erinnern an vergangene Kämpfe, ob es gewonnene sind oder auch verlorene sind. Sie setzen unsere Kämpfe, die wir heute führen, in eine Verbindung zu ihnen. Und das macht natürlich Mut. Heute ist diese Form der gelebten Tradition, wenn man keine Bezüge zu ihr hat oder ja, es für einen etwas Unbekanntes ist, kann es natürlich auch wie veraltete Folklore wirken, wie etwas aus der Zeit gefallenes, etwas Verstaubtes, das mit dem eigenen Leben eigentlich nichts mehr zu tun hat. Und man sagt, alle Kämpfe haben ihre eigenen Lieder und Lieder könnte man natürlich auch austauschen mit Gedichten, mit Kunstwerken, mit Erzählungen. Und genau an diesen Kunstwerken fehlt es uns heute eben. Darüber, wie eine Gegenkultur aussehen kann, war man sich ja in der linken Bewegung bei weitem nicht einig. Also es gab sehr viele Debatten und Diskussionen, wie es auch heute immer noch sehr viele Debatten und Diskussionen innerhalb der Linken gibt. Und man stritt, man diskutierte, man malte, man schrieb. Und eine Basis, auf die man sich wahrscheinlich ganz gut einigen konnte, war die 11. Feuerbach-These von Karl Marx, die wahrscheinlich einigen auch hier geläufig ist. Nämlich hat Marx gesagt, oder er wirft den Philosophen sozusagen vor, von Kant über Hegel bis Feuerbach, dass sie die Welt nur verschieden interpretiert haben, dass es aber darauf ankommt, sie zu verändern. Und genau das ist ein Anspruch, den wir natürlich auch in der Kunst verfolgen. Eine Schriftstellerin und Kommunistin, die diesen Anspruch sehr ernst genommen hat, ist Anna Segers mit ihrem bürgerlichen Namen Nettie Reiling. Und wer auf unserer ersten Veranstaltung zu ihrem Leben und Wirken war, wird schon einen kleinen Eindruck über ihr Schaffen erhalten haben. Sie wurde 1900 in Mainz in eine jüdische Kaufmannsfamilie geboren und wurde weltbekannt mit ihren Exilromanen. Das Siebte Kreuz ist ihr bekanntester Roman, aber auch zum Beispiel Transit. Und das letzte Mal haben wir ja vor allem über ihr literarisches Werk gesprochen. Also sie hat aber vor allem in ihrem letzten Lebensabschnitt in der DDR ein beachtliches literaturtheoretisches Werk angesammelt, also aus Essays, aus Reden, aus Briefwechseln, die also sozusagen über ihr literarisches Werk auch hinausgehen. Und über ihr Schaffen hinweg, von dem Schreiben als junge, anpolitisierte Frau bis hin zu ihrer Rolle als Vorsitzende des Schriftstellerverbandes in der DDR, erlebte sie stets ein sehr politisch reges Leben. 1928 trat sie in die KPD ein. Und prägte später dann auch in der DDR die Kulturpolitik als überzeugte Kommunistin maßgeblich mit. Ein Meilenstein in ihrer Politisierungsentwicklung war im Jahr 1929, also ein Jahr nach ihrem Eintritt in die KPD. Da hat sie nämlich den Bund proletarisch-revolutionärer Schriftsteller mitgegründet, auch unter dem Slogan Kunst ist Waffe. Und sie schrieb über diesen Schritt, Zitat, es war die revolutionäre Gemeinschaft, die ganze Atmosphäre, die mich im Bund heimisch werden ließ. Es zeigte sich, dass das, was ich schrieb, eine Waffe war, die im Klassenkampf mitkämpfte. Genau. Und vielleicht könnt ihr euch jetzt auch zusammenreimen, warum wir uns diesen Titel genommen haben, weil der eben auch ganz eng verbunden ist mit diesem proletarisch-revolutionären Schriftstellerverband. Nach der Machtübertragung an die Nationalsozialisten wurde Anna Segers auch kurzzeitig von der Gestapo verhaftet. Ihre Bücher wurden verboten, verbrannt und noch im selben Jahr gelang ihr aber die Flucht nach Paris und sie kehrte auch erst nach Ende des Krieges wieder zurück nach Deutschland und emigrierte dann in die DDR. 1933 zählte der Bund proletarisch-revolutionärer Schriftsteller an die 600 Mitglieder. Größtenteils junge, eher unbekannte Autoren aus der Arbeiterschaft. Aber es waren auch viele namhafte Autoren dabei, unter anderem natürlich Anna Segers, aber auch Egon Erwin Kisch, Friedrich Wolf, der das Gedicht auch geschrieben hat. Bertolt Brecht hat zunächst oder ist zunächst diesem Bund nicht beigetreten und begründete das wie folgt, Zitat, diese Schriftsteller müssen eben als Proleten betrachtet werden und nicht als Führer des Proletariats. Es ist sozusagen nicht die Feuerwolke, die diesem Heereszug vorauszieht, sondern der graue Rauch, der aus den Feldküchen aufsteigt. Ist natürlich ein bisschen ja polemisch und auch ein bisschen abwertend formuliert. Und man muss sagen, Brecht hat sich in diesem Punkt auf jeden Fall auch geirrt. Es beteiligten sich nämlich nicht nur proletarische Schriftsteller, sondern auch viele bürgerliche, prominente Schriftsteller. Unter anderem natürlich die Kleist-Preisträgerin Anna Segers. Und in diesem Schriftstellerverband wurden maßgebliche Debatten angestoßen, die kommunistische Bewegung viele Jahre danach noch begleiten sollten. Also vor allem auch in den Diskussionen, die in der DDR stattgefunden haben um Kunst. Und charakteristisch für diese Auseinandersetzungen, für diese Diskussionen über sozialistische Literaturkonzepte war ein Streit zwischen Ernst Ottwald und Georg Lukács. Die haben sich darüber gestritten, ob man eher an die Erfahrung der Arbeiter und an neue Formen oder eben an den klassischen bürgerlichen Romane anknüpfen sollte. Und Lukács lehnte in dem Zusammenhang dabei die Formexperimente der bürgerlichen Autoren ebenso ab wie die Werke der proletarischen Autoren, die ihm sprachlich und formal allzu penetrant an den Stil kommunistischer Schulungsunterlagen erinnerten. Und beiden Gruppen stellte er die bürgerliche Literatur des 19. Jahrhunderts als Vorbild gegenüber. Und Lukács wurde dann auch später zum ersten theoretischen Begründer des sozialistischen Realismus. Das ist eine ganz wichtige Strömung, die ihren Ursprung in der Sowjetunion findet, aber auch später in der DDR zur Staatskunst sozusagen ja wird. Dass es zu keinem offiziellen Programm von diesem Schriftstellerverband kam, lag aber nicht nur an diesen Streitereien und an diesen Kontroversen, sondern auch daran, dass er schon 1933 verboten wurde von den Nazis und viele der bürgerlichen Mitglieder emigriert sind und viele der proletarischen Mitglieder sich auch einfach verloren haben im Krieg und es nicht geschafft haben, sozusagen diesen Bund weiter aufrechtzuerhalten. Nach dem Kriegsende geht Anna Segers in die DDR und schrieb zu diesem Schritt, Zitat, »Wir bauen in unserem Staat ein helles, friedliches Leben auf. Hindernisse gibt es genug. Aber wir überwinden sie. Wir sehen die Richtung vor uns.« Genau, und wegen ihrem parteiischen Verhältnis zur DDR, also sie blieb der DDR bis ihrem Lebensende treu, ist sie auch heute in der bürgerlichen Literaturgeschichte eine ambivalente Figur. Man kann sich nicht ganz entscheiden, wie man ja ihre Position sozusagen auslegt, ob sie verhärmte Parteisoldatin des SED-Regimes ist oder ob sie eigentlich eine versteckte Kritikerin sozusagen war. In der DDR machte sie sich es aber zur Aufgabe, die Nationalkunst und die Kultur ja sehr stark mitzuprägen und zu fördern, denn man hatte sich vorgenommen, Kunst zu verkollektivieren, also sie zu einem Gemeinschaftsgut zu machen und nicht mehr nur zu etwas, was irgendwie die Schönen und Weichen sich einverleiben können oder selber machen können. Und ein interessanter Ansatz in dem Zusammenhang, den man dazu entwickelt hat, ist der sogenannte Bitterfelder Weg. Der Bitterfelder Weg war eine Programmatik, die auf der Bitterfelder Konferenz 1959 beschlossen worden ist, in der man ja den Versuch gewagt hat, sozialistische Kulturpolitik an den wachsenden künstlerischen, ästhetischen Bedürfnissen der Werktätigen auszurichten. Und Anna Segers beriet auch in der Vorbereitung dieser Konferenz. Und man versuchte eben die vorhandene Trennung, also es ist auch ein Zitat, die vorhandene Trennung von Kunst und Leben und die Entfremdung zwischen Künstler und Volk zu überwinden. Also da das eben zusammenzubringen und auch die Arbeiterklasse viel stärker eben an dieser Kulturpolitik auch zu beteiligen. Und da sollten unter anderem Künstler und Schriftsteller in die Fabriken gehen und dort sich an der Produktion beteiligen, um sozusagen diese Lebenswelt auch mitzubekommen. Und andererseits sollten aber auch Arbeiter darin gefördert werden, selber künstlerisch tätig zu werden. Und in einer Aussage von Walter Ulbricht fordert er zum Beispiel unter dem Motto, greift so vieler Kumpel, die sozialistische deutsche Nationalkultur braucht dich, dass eben auch ganz normale Arbeiter zusammen schreiben. Und das wurde dann vor allem maßgeblich unter Werner Bräunig und Jan Koplowitz geprägt. Und schon im Vorfeld zu dieser Konferenz hatte Walter Ulbricht auf einem Parteitag die Forderung aufgestellt, Zitat, in Staat und Wirtschaft ist die Arbeiterklasse der DDR bereits Herr, jetzt muss sie auch die Höhen der Kultur stürmen und von ihnen Besitz ergreifen. Und so wurden dann auch mehrere Fabrikzirkel einberufen, gar nicht so wenig, wo Arbeiter auch geschrieben haben. Ihre Produkte wurden aber später teils auch als ja schlechte oder nicht qualitativ hochwertig beschrieben. Und schon 6 Jahre später wurde der Bitterfelder Weg auch aufgegeben und führte auch zu relativ vielen Kontroversen in den Fragen, welche gesellschaftliche Rolle Kunst eigentlich einnehmen sollte. Und eine Perspektive, die ich dazu noch interessant finde, ist die von Anna Segers. Nämlich hat sie diese Idee grundsätzlich begrüßt und hat aber auch betont, dass der Einsatz der Schriftsteller in der Produktion kein Automatismus für die Weiterentwicklung der Kunst sei und auch, dass das Schreiben der Arbeiterleihen nicht unbedingt ein Automatismus dafür ist, dass Kunst sozusagen ja in ihrer Tiefe, aber auch in ihrer Verbreiterung wirken kann. Sie hat es einerseits als großartige Chance beschrieben, dass eben allen Zugang zu einem sinnlichen Ausdruck gegeben werden kann, hat aber auch betont, dass es eine Vertiefung von Kunst benötigt und dass eben ein Schriftsteller dafür auch nicht nur ideologische Klarheit braucht, sondern eben auch ein Studium sozusagen über künstlerische Gestaltung, Übung und natürlich auch Auseinandersetzung mit anderen Schriftstellern. Eine andere kontroverse Debatte, die ich jetzt aber nur kurz anreißen möchte, weil ich glaube, es zieht sich jetzt auch schon ein bisschen, ist der Formalismusstreit. Die Formulierung ist euch vielleicht ein bisschen schon mal über den Weg gelaufen. Das war eine Diskussion in der DDR, nämlich nach Kriegsende entwickelte sich die Kunst in der BRD in die Richtung weiter, dass sie abstrakter wurde, dass sie sich in ihren Formen veränderte und mit Form experimentiert wurde. Und in der DDR beurteilte man diese Kunst als schematisch und inhaltsleer, getarnt als ein Formexperiment. In einem Beschluss der Partei von 1951 heißt es zum Beispiel, Zitat, Formalismus bedeutet Zersetzung und Zerstörung der Kunst selbst. Überall, wo die Frage der Form selbstständige Bedeutung gewinnt, verliert die Kunst ihren humanistischen und demokratischen Charakter. Und auch Anna Siegers hat sich zu dieser Debatte öfter geäußert und hat auch die Gefahr eines Formalismus eingesehen und hat sie wie folgt beschrieben. Zitat, was wir Formalismus nennen, tritt in Erscheinung, wenn die Wirkung der Form den Ausschlag gibt, anstatt dass die Formen zum entsprechenden Ausdruck des richtigen Inhalts werden. Dann überwuchern die Formen den Inhalt. Sie können einen feindlichen Inhalt verdecken oder völlige Inhaltsleere. Für jemand, der sich genau an das vermeintliche Dogma hält, gibt es in Wirklichkeit auch nichts anderes als Inhaltslehre. Und ich muss sagen, dass die Beschreibung von diesem Formalismus mich auch ein bisschen so an zeitgenössische Kunst erinnert hat, wenn man mal in so ein zeitgenössisches Museum geht und dann irgendwie so ganz absurde Sachen ausgestellt werden, wo man sich gar nicht genau mehr weiß, worum geht's eigentlich, was ist eigentlich der Inhalt. Aber sie hat eben auch eine zu vorschnelle Beurteilung als formalistisch kritisiert, also davor gewarnt, dass man einfach alles wahllos als formalistisch bezeichnet, was man irgendwie nicht als gute Literatur oder Kunst sieht. Dazu hat sie geschrieben, Zitat, ein Schriftsteller hat das Recht, sogar die Pflicht, nach Ausdrucksmitteln zu suchen, wenn es sein Ziel ist, die Menschen weiterzubringen und darum ihre Aufnahmefähigkeit zu steigern. Sie warnt also davor, dass Schriftsteller in der DDR nicht frei vom Formalismus seien. Und in einer Rede hat sie auch erklärt, der Autor glaubt zwar, dass er nach den Prinzipien des sozialistischen Realismus gearbeitet hat, in Wirklichkeit hat er aber unrealistisch gearbeitet, nach Formeln statt nach Wirklichkeit. Durch solche scholastische Arbeitsweise, nach Formeln statt nach der Wirklichkeit, kommt Formalismus zur Tür herausgeworfen, wieder durchs Fenster herein. Also sie hat da auch ein bisschen abgewegt und auch gesagt, dass man eben nicht allzu schematisch alles eben als formalistisch bezeichnen darf. Genau, und was ich an Anna Siegers in dem Zusammenhang einfach immer wieder irgendwie bewundernswert finde, ist, dass sie irgendwie mit sehr großer Klarheit diese Entwicklungen auch immer wieder eingeordnet hat. Also einerseits ideologisch sehr klar, andererseits eben auch mit einem sehr klaren dialektischen Blick auf Kunst, dass sie Kritik an der bürgerlichen Kunst geübt hat, aber andererseits eben auch einen Blick dafür hatte, wenn man auch in der DDR zum Beispiel in Schematismus verfallen ist oder genau irgendwie eine scholastische Auffassung von Kunst vertreten hat. Genau, und wir wollen jetzt weiter ein bisschen darüber sprechen, wie heute eine Form von Gegenkultur aussehen kann, weil wir alle Formen von Medien, Massenkultur konsumieren. Vera hat es gerade eben schon ein bisschen angesprochen. Kunst hat nicht einen genuinen fortschrittlichen Charakter oder einen guten und schönen Charakter, sondern sie kann eben auch integrierend wirken. Und deswegen dürfen wir diesen Bereich im Klassenkampf natürlich auch nicht weiter aussparen. Und deswegen bin ich gespannt auf die weitere Diskussion dazu. Ja, dann vielen Dank für die beiden kurzen Inputs zu dem Thema. Ich glaube, das hat uns schon mal einen schönen Einblick gebracht und irgendwie eine gute Grundlage, um jetzt weiter gemeinsam ins Gespräch zu gehen. Ich würde einmal ganz kurz darauf eingehen, wie wir uns die Gesprächsrunde ungefähr vorgestellt haben. Es ist auf jeden Fall eine offene Gesprächsrunde mit euch Vieren. Das heißt, es ist jetzt nicht irgendwie super stramm. Es gibt aber auch ein paar Impulsfragen. Und ganz grob könnte man sagen, dass so die Themenkomplexe Kulturbetrieb und Kapitalismus, Verhältnis Künstler und Bewegung, marxistischer Kulturbegriff und Kulturarbeit kommunistischer Parteien oder Organisationen thematisiert werden in dieser Gesprächsrunde. Genau, ich werde das so ein bisschen moderieren. Und die erste Frage wäre, ob ihr euch einmal gerne vorstellen könntet, die hier jetzt an dem Gespräch teilnehmen und etwas über euch und vielleicht auch eurem Verhältnis zum Kulturbetrieb und zur Kunst, wie ihr da hingekommen seid und wo ihr jetzt seid, erzählen könnt. Genau. Wer möchte denn starten? Soll ich einfach mal anfangen? Also ich bin Vera, ich bin im sozialen Bereich tätig, in Kulturarbeit mit Jugendlichen. Und ja, also es ist auch eine Schnittstelle zur sozialen Arbeit, wo ich auch Prävention von Gewalt und Traumapädagogik und sowas anbiete und durchführe. Aber wir machen auch sehr viel mit KünstlerInnen, also Kunst, Kulturprojekte im Sozialraum. Und weiterhin bin ich auch selber noch in einem Ensemble, spiele ich mit, in einem namhaften Theater in Hamburg. Und genau, und mache da auch so Projektarbeit letztlich, also es ist auch ein Ensemble mit, wo auch geflüchtete junge Menschen auch mitspielen. Ja, und das ist so mein Zugang zu diesem Betrieb. Ja. Soll ich mal weitermachen? Okay. Genau, ja, ich bin Alina. Ich bin heute ein bisschen vertretend für das Nu-Kollektiv hier. Das Nu-Kollektiv ist ein kleines Literaturkollektiv, das sich 2013 gegründet hat und sich so ein bisschen die Aufgabe gemacht hat, konfrontative Literatur zu schreiben. Also wir haben die Programmatik der konfrontativen Literatur zusammen ein bisschen erarbeitet und unser Anspruch ist sozusagen aus der aus unserer Praxis, aus unserem Schreiben heraus Literatur zu machen, die klassenbewusst ist, die an der sozialen Wirklichkeit anknüpft und einerseits unsere Leser sozusagen mit ihr konfrontiert, aber auch in den Geschichten selber die sozialen Realitäten konfrontiert und sozusagen Gewalt oder soziale Gewalt auch offenlegt. Und ich bin seit sogar 3 Jahren, glaube ich, jetzt ungefähr dabei und ich bin eigentlich darüber gestoßen, über auch politische Kontexte ist mir eine Ausgabe von Nu in die Hände gefallen und dann wurde ich von einem Genossen ermutigt, auch mal Texte einzuschicken. Und das ist auf jeden Fall, wenn man das nicht gewohnt ist, in einem Kollektiv über Kunst zu sprechen und sonst immer für sich alleine geschrieben hat, auf jeden Fall eine Herausforderung, hat auch ein bisschen Mut gekostet, aber ich bin froh, dass ich es gemacht habe. Und seitdem bin ich dabei und spreche heute ein bisschen für Nu. Genau, ja. Auch von mir hallo. Ich freue mich, dass ich hier sein kann. Ich heiße Olivier. Ich schreibe, habe 2 Bücher geschrieben und arbeite als Journalist unter anderem und merke immer wieder, dass ich so sagen will, dass ich so Quereinsteiger oder ich sag's immer wieder, schreib's auch immer wieder, dass ich so Quereinsteiger bin im Schreiben, aber eigentlich schreibe ich schon sehr lange, aber halt so Rap-Texte und so. Eigentlich habe ich sozusagen, ist mein Leben durchsetzt von Kultur, aber ich habe das immer selber irgendwie mit so einem äußeren Blick, weil ich schon sehr früh in Kontexten irgendwie unterwegs war, wo es irgendwie legitime Kultur gab und sozusagen so Jugendkultur oder dann irgendwann habe ich es vielleicht Gegenkultur genannt, habe ich das selber immer mit so einem fremden Blick gesehen und habe ganz viel sozusagen von dem, was ich gemacht habe, skaten, irgendwie viel mit Leuten rumhängen, die irgendwie Graffiti machen und so, das irgendwie so nicht belächelt, aber das eben so eingeordnet als, nee, Kultur sozusagen, das ist etwas anderes, ne? Kultur findet im Museum statt, im Theater, aber nicht bei dem, was ich mache. Und ich habe vor 3 Jahren mein erstes Buch veröffentlicht, so ein Memoir nennt sich das. Das heißt keine Aufstiegsgeschichte und handelt eben vom Zusammenhang von Armut und psychischen Erkrankungen. Das ist ein Sachbuch eben und habe vor einem Jahr dann meinen Essayband rausgebracht, der ist von der namenlosen Menge. Da versuche ich sozusagen Gefühle zu repolitisieren. Der Untertitel lautet über Klasse, Wut und Einsamkeit. Und das ist sozusagen auch irgendwie mein Zugang zu Kunst und Kultur eben von Anfang an, ohne dass ich da so einen Blick drauf hatte, dass ich gewusst habe, wofür habe ich Schreiben, mich irgendwie in irgendwas engagieren verstanden als Mittel der Selbstverteidigung. Und deswegen sozusagen bin ich sehr froh, hier zu sein und freue mich irgendwie auf das Gespräch. Moin, ich bin Julian. Ich bin angehender Grafiker und Kommunikationsdesign-Student und Teil des Roten Ateliers, die ich heute hier vertrete. Wir sind der Versuch einer Vernetzung von linken GestalterInnen, also wir sind vor allem Grafiker und IllustratorInnen, die alle unterschiedlich organisiert sind in der revolutionären Bewegung und aber oft relativ allein mit ihrer Profession sind. Und das ist so ein bisschen der Versuch, zusammenzukommen Und auch so ein bisschen die Lücke zu schließen oder ein Teil davon zu sein, die Lücke zu schließen, die wir sehen in Fragen Gestaltung, Agitation, Propaganda. Genau. Okay, ja, vielen Dank. Jetzt haben wir vielleicht ein bisschen ein Bild, wer hier vorne sitzt. Und ich glaube, es ist auf jeden Fall sehr spannend, weil wir irgendwie aus unterschiedlichen Bereichen hier Leute sitzen haben. Und ich glaube, dass da diese Erfahrung und Gedanken sich da sehr gut ergänzen können. Genau, so ein bisschen als erste Frage wäre eine Frage, die anschließt an den Titel unserer Veranstaltung, Kunst ist Waffe. Wir haben schon eben angeschnitten, dass Kunst eben nicht nur die Waffe unserer Klasse, der ArbeiterInnenklasse ist, sondern auch die Waffe der herrschenden Klasse. Und da wäre einmal die Frage an euch alle, wenn ihr Lust habt, sie zu beantworten, wo ihr Kunst als Waffe der Herrschenden in eurem Alltag oder in eurem Schaffen wahrnimmt. Wer möchte gerne starten? Naja, ich kann mal starten und vielleicht fügt sich das dann so ein bisschen ein. Also vor allen Dingen so in den Erfahrungen im Theater mit Jugendlichen, also in dieser Arbeit, die wir da machen. So ein ganz, also mehr oder weniger aktuelles Beispiel ist dann das Thema Ukraine. Also das dann auf einmal war dann die Ukraine ganz interessant und es wurden ganz viele Kulturprojekte und dann eben auch Theater-, Musikprojekte, Kunstprojekte gefördert, die vielleicht, wenn man das jetzt so vergleichen würde, auch aus einer bürgerlich linksliberalen Sicht vielleicht fast irgendwie völkisch oder nationalistisch angemutet hätten. So war das halt so Common Sense und wurde hofiert und ja, genau, und dann sollte man das halt auch durchführen und dann wurde es auch sehr viel drüber gesprochen und rezipiert und ich würde sagen, das ist sozusagen dieser reaktionäre Strom, der das so durchwirkt, ne? Also das Sozialintegrative wird davon durchsetzt, als auch dann auch die Kunstform und ja, also ich könnte noch weiter auch darauf eingehen, zum Beispiel auch in Bezug jetzt auf israelbezogenen Antisemitismus, also dass es dazu dann natürlich auch ganz viele Workshops geben sollen, ganz viel thematisiert wird und wenn man dann guckt, werden auch entsprechende Symboliken dann auch gezeigt und also ich meine jetzt sowohl im Raum Schule als auch im Sozialraum als auch dann eben in diesen Kulturstätten, wo gewirkt wird, ne, und wo diese bürgerliche Ideologie, Propaganda, ja, oder eben auch der Klassenkampf dieser Hegemonie sich ganz, ganz massiv äußert. Ja, und wenn man da selber Akteur drin ist, also quasi ja, lohnabhängig, aber auch so das beobachtet aus dieser Perspektive, dann ist das natürlich auch schwierig, da Kritik zu üben, weil dann auch bestimmte, ja, bis hin zu Repression und ja, Ausschluss und so weiter drohen. Und das ist dann immer diese Gratwanderung, genau. Ja, ich würde da vielleicht auch dran anschließen, also auch aus dieser ja, Lohnarbeitsperspektive, auch wenn ich noch studiere, aber ich studiere Lehramt und was mein erster Impuls wäre, auch auf diese Frage zu antworten, ist, glaube ich, auch einfach über Ausschluss. Also ich studiere jetzt für die Fächer Deutsch und Geschichte und es fällt mir jetzt vor allem im Bezug auf Deutsch oder auf den Deutschunterricht auf, also wie stark Kulturvermittlung auch also im Kapitalismus exkludierend funktioniert. Also es gibt irgendwie so Studien, dass der Deutschunterricht ab der Mittelstufe eigentlich sozusagen kontraproduktiv darauf wirkt, wie Menschen oder wie junge Menschen lesen wollen. Also für jedenfalls den großen Teil, der nicht sowieso schon durch den Background, durch irgendwie zu Hause oder andere Räume irgendwie ja zum Beispiel an solche Kulturpraktiken irgendwie herangeführt wird, dass für die meisten Schüler Deutschunterricht beziehungsweise auch Literatur etwas ist, was nichts mit einem zu tun hat. Und das ist ja auch oft so. Die Bücher, die gelesen werden, sind nicht die Bücher, die von dem Leben erzählen, das man selber lebt oder das einem bekannt ist. Und ganz viele reagieren natürlich auch mit so einer Scham darauf oder mit einer, vielleicht auch so einer Anti-Haltung, sagen, das ist nichts für mich, das ist was für irgendwie das machen die Yuppies oder so. Aber das ist nichts, wo drin ich mich auch finden kann. Und das sehe ich auch jetzt nicht nur jetzt in diesem Schulkontext, sondern auf jeden Fall auch im politischen Kontext bei vielen Menschen oder bei vielen Genossen auch, dass auch sich dann irgendwann so eine gewisse Anti-Haltung gegenüber Kultur im Allgemeinen aus einem ganz logischen Aspekt heraus entwickelt, aber dazu auch führt, dass es total schwierig ist, mit sozusagen klassenbewusster Literatur anzuknüpfen, ist mein Gefühl. Also man sozusagen in das Feld vielleicht auch überlässt der bürgerlichen Kunst und damit natürlich auch so eine gewisse Spaltung und Ausgrenzung vorantreibt, weil die Kunst oder die Kultur, die wir dann kennen oder die uns begegnet, ist dann zum Beispiel irgendwie, keine Ahnung, Netflix, RTL oder so, wo dann Arbeiterrealitäten als verrüttete Lebensgeschichten gezeigt werden, rauchend, saufend, homophob, schlagen. Das mag sein, dass es auch natürlich Teile der Arbeiterklasse sind, aber es wird natürlich auch ein Bild gezeichnet, das dazu führt, dass man sich davon eher abgrenzt und sagt, okay, das hat nichts mit meinem Leben zu tun, das ist irgendwie, das sind die, die noch weiter unten unter mir leben, aber das ist, ich gehöre zum Mittelstand und habe damit erstmal nichts zu tun. Und das ist so meine Perspektive darauf, wie Kunst halt schnell herrschen auch als Waffe verwendet wird. Ich würde dich gerne einmal direkt ergänzen und zwar auch nochmal als Ausschluss, also auch zu diesem Thema vermeintliche Chancengleichheit ist ja irgendwie auch schon ein zutiefst bürgerlicher Begriff, ne? Aber also das, ich arbeite ja mit der ArbeiterInnenklasse, wir sitzen da zusammen und dass die halt auch ausgeschlossen sind tatsächlich vom Kulturbetrieb, also dass sie nicht ins Theater gehen, dass sie bestimmte Literatur nicht konsumieren können sollen. Also es ist strukturell so angedacht, es ist so bewusst auch als Unterdrückungsmechanismus. Also was heißt bewusst, aber es äußert sich und das würde ich halt unterstreichen, dass es da auch als Ausschluss sich zeigt und somit auch als Waffe funktioniert gegen die Arbeiterklasse. Ich komme ein bisschen aus der anderen Ecke. Ich habe so die grafische Brille aufgesetzt und ich glaube, das ist auch so eine Berufskrankheit. Ich gehe durch die Gegend und gucke mir gerne Werbung an und schaue mir, was will sie aussagen, wozu, wie, wo, was. Und würde sagen, es gibt so verschiedene Ebenen. Also es gibt eine deutlich offenere Propaganda, so seitens der Regierung. Und da sind mir zwei Beispiele eingefallen. Einmal gab es vor ein paar Jahren so eine Plakatkampagne von der Bundeswehr, Leben retten. Werde Sanitäter in der Bundeswehr. Das fand ich sehr spannend. Und diese Logo-Sendung zu den Taurus-Raketen. Ich glaube, die haben viele von euch gesehen. wobei man da ja sagen muss, da ist nichts mehr versteckt. Das ist ja einfach offensichtlich. Diese eher verdecktere Propaganda bedient sich vor allem so vermeintlich fortschrittlicher Wortidentitäten, Bildsprache. Das geht von Treuepunkten los, die man im Supermarkt sammeln soll, um irgendwie die Umwelt zu retten oder sonst was. Hin zu unserem Lieblingsdemokratie-Punker Sascha Lobo, der vor kurzem einen Werbespot für die Schufa gedreht hat, wo er sagt, das neue der Schufa soll irgendwie die Ungleichheiten. Ich habe es nicht mehr ganz auf dem Schirm. Könnt ihr euch mal auf der Profil Schufa angucken. Ich habe noch ein paar andere Beispiele. Citroën hat vor einem Jahr eine tolle Werbekampagne rausgebracht. Electronic is no longer for the elite, wo sie einen Werbefilm drehen von so dem Lumpenproletariat, wie sie so eine Villa stürmen, auf französische Revolution angelehnt und dann die Elektroautos klauen. dann hat Pepsi während Black Lives Matter einen Werbespot gedreht, wo sie eine Black Lives Matter Demo so und Schauspielern, sag ich mal, und dann kommt eine von den Kardashians, ich weiß gar nicht welche, und vor der Demo steht so eine Bullenkette und dann geht die von den Kardashians aus der Demo raus und gibt einem der Bullen so die Pepsi-Dose und dann sind sie alle lieb. Also es ist so eine ganz generelle, also man versucht so widerständige Elemente aufzunehmen, um denen dadurch die Zähne zu ziehen und sich gleichzeitig irgendwie aufzuwerten und zu kapitalisieren. Ich gucke gerade, ob ich noch ein Beispiel vergessen habe. Vielleicht reicht's auch. Aber ja, musste ich auf jeden Fall schmunzeln. Ich kann da anknüpfen, dass ja, was du, worüber du sprichst, ist ja so entpolitisierende Ästhetik, ja. Ne? Also so zu tun mit so irgendwelchen politischen Sachen spielen und da aber das den Inhalt rausnehmen. Ich denke, dass ich wollte eigentlich gar nichts dazu sagen, aber jetzt dachte ich doch, ich muss hier noch ergänzen, Leute. Dass so in der Literatur und ich glaube auch in anderen Kunstrichtungen gibt es so diesen Imperativ, je expliziter etwas ist, desto weniger kunstfertig ist das. Ne? Und das ist natürlich an sich sozusagen Klassenkampf, ne? Weil das so die Inhalte raussaugt. Das ist ein Problem. Wenn wir mit Peter Weiß mitgehen, der sagt, Ästhetik ist immer politisch, dann sehen wir sozusagen, dass ganz viel Politik darin steckt, wo man es am wenigsten vermutet, wenn man sich nicht jeden Tag mit politischen Inhalten beschäftigt. Nämlich da, wo das schöne Leben propagiert wird, das irgendwie darin besteht, dass alle sehr nett sind zueinander oder sich gegenseitig mit einer Pepsi aushelfen oder so. Ne? Also das ist sozusagen eigentlich sozusagen die brutalste, also ich würde sozusagen sagen, so das Feuilleton ist der gewalttätigste Ort in der Zeitung, nicht die Außen, nicht die Politikseiten, die Außenpolitikseiten, sondern im Feuilleton sozusagen wird wesentlich daran gearbeitet, wo Weltbilder im eigenen Wesen verankert sind und wie sie das eigene Handeln informieren. Habe ich noch irgendwas? Genau, die Frage ist vielleicht so, was zieht die ich mir stelle, welche Menschen zieht dieser Kulturbegriff und dieser Kunstbegriff an? Es gibt so viele Beispiele von Kunstschaffenden, die bei irgendwelchen politischen Zäsuren in eine Krise geraten, nach 9/11 in der Schreibschule sitzend in New York. Ich will das gar nicht bagatellisieren. Das ist, wenn du in New York lebst und da in der Schreibschule bist und zwei Tage, nachdem 2.500 Menschen gestorben sind, dich da hinsetzt, dann bist du geschockt. Das ist keine Frage. Aber dann wochenlang darüber zu grübeln, das ist ein Beispiel, das aus einem Essay kommt von einem amerikanisch-vietnamesischen Schriftsteller, dann wochenlang darüber zu grübeln, wie sinnhaft die eigene Kunstform noch ist, sagt wenig sozusagen über das, was passiert ist und sehr viel darüber nach, wo die Kunst im eigenen Leben eigentlich sitzt. Ich habe einige Semester in Hildesheim literarisches Schreiben studiert und habe festgestellt, dass auch sich als Linksverstehende oder vielleicht auch sich als Linksradikalverstehende dahin gehen, nicht weil sie glauben, dass sie da den größten Hebel haben, um politische Veränderungen zu bewirken, sondern weil das was ist, was irgendwie ins Selbstbild einzahlt und das irgendwie einem irgendwie was Interessantes gibt oder so. Und das bricht sozusagen fundamental mit allem, warum ich schreibe. Denn ich schreibe, weil es mich gegeben haben durfte und deswegen sozusagen sich Mittel schaffen, um mir eine Waffe zu bauen sozusagen. Kunst ist Waffe sozusagen. Und ich glaube, dass wir sozusagen da uns den Gefallen tun müssen, immer wieder zu schauen, dass wir nicht auf diese Tricks reinfallen, ne? Also so, dass wir sozusagen nicht eine Kunst, und da habe ich mich natürlich auch schon verschiedentlich schuldig gemacht, aber ich glaube, man kann sich auch nicht bewegen, ohne sich schuldig zu machen. Deswegen ist ja gar nicht so ein moralischer Appell an mich oder an andere, sondern einfach so zu sagen, wo wird denn Kunst am brutalsten entpolitisiert, wo geht's denn nur noch um Ästhetik? So, und vielleicht müssen wir dem auch andere Begriffe von Ästhetik entgegensetzen, ne, dass wir das umdeuten und sukzessive so immer den Rahmen erweitern. Das haben linke und marxistische Kulturschaffende ja auch schon immer gemacht, immer zu sagen, ja, ich kann mich damit nicht zufrieden geben, dass Ästhetik bedeutet irgendwie, dass alle Leute irgendwie gemeinsam irgendwelche Ehestreits über 300 Seiten besprechen, sondern vielleicht ist Kunst ein Ort, wo man sich selbst wiederfindet und wo man versucht, irgendwie an Begriffen von Würde und von so fundamentalen Kritiken und fundamentalen Arten der Selbstverteidigung zu sprechen. Ne? Und da müssen wir sozusagen dann immer wieder hin. Das knüpft ja vielleicht auch so ein bisschen an dem an, was Alina gesagt hatte, dass irgendwie Kunst und Kultur dann für Menschen, die irgendwie aus der Arbeiterinnenklasse kommen, auch viel mit Charme verbunden sein kann, dass man irgendwie das Gefühl haben kann, das ist nicht für mich, das ist für die bürgerliche Klasse und sich damit irgendwie auch nicht identifiziert. Und was du ja auch meintest, dass dann halt irgendwie Kultur wie irgendwie Skaten oder Deutschrap Sachen sind, die man vielleicht gar nicht irgendwie als Kultur für sich begreift und ja dann irgendwie so eine ablehnende Haltung entwickeln kann, beispielsweise gegenüber Literatur. Ja, genau, ihr seid ja auch schon so ein bisschen darauf eingegangen, oder du bist darauf eingegangen, wie man dem so entgegentreten kann, indem man halt Kunst und Kultur schafft und dann halt auch Leute in deren Lebensrealitäten ansprechen und halt irgendwie auch essentielle Fragen irgendwie aufgreifen. Vielleicht auch mal so generell die Frage in die Runde, wie wir es schaffen können, diese Scham, die dann halt irgendwie häufig damit einhergeht, zu überwinden und Kunst für unsere Klasse zugänglicher zu gestalten. Ich würde uns einfach direkt starten. Ja, als ich mir die Frage angeguckt habe und überlegt habe, wie man darauf antworten könnte, habe ich mir zuerst überlegt, vielleicht muss ich das aus zwei Perspektiven beantworten. Nämlich einmal aus der Perspektive einer politisch aktiven Person und einer Person, sozusagen, die schreibt. Natürlich ist das nicht voneinander isoliert, weil beides bedingt. Aber das zumindest ist ein bisschen eingrenzen zu können. Und da fand ich ganz spannend, dass dieser Punkt Scham zum Beispiel bei einer französischen Autorin, die Annie Arnaud heißt, eine sehr, sehr große Rolle spielt. Und ich finde es interessant, wie sie darauf reagiert. Also weil das ist so ihr Dreh- und Angelpunkt eigentlich, mit dem sie arbeitet, nämlich genau diese Scham versucht irgendwie aufzugreifen und auszusprechen und damit natürlich auch zu besiegen. Weil sie zum Beispiel sagt, dass dieses Gefühl von Scham aufgrund von Demütigung, von Erniedrigung, das wir natürlich als Arbeiterklasse jeden Tag erleben, sei es im Job, sei es in anderen Bereichen, Emotionen sind, die erstmal still bleiben. Also das sind passive oder ja auf jeden Fall schweigsame Emotionen. Man traut sich nicht auszusprechen. Vielleicht merkt man es auch gar nicht mehr, weil es so alltäglich geworden ist, so normal geworden ist, dass man sich so fühlt. Dass sie zum Beispiel gesagt hat, okay, sie muss dann in ihrem Schreiben die schöne Sprache hinter sich lassen und muss einfach sozusagen patzig, vielleicht auch vulgär und spöttisch schreiben und vielleicht auch eine schmucklose Sprache für sich annehmen, eine aufbegehrende Sprache. Und das finde ich jetzt vor allem in der Frage auf mein eigenes Schreiben interessant. Also auch zum Beispiel so diese Ästhetiknormen, was ist denn eigentlich schön und Hochkultur oder so, auch wieder ein bisschen einzureißen und sagen, ja, wir suchen uns unsere eigenen Symboliken oder unsere eigenen Definitionen auch davon, was schöne Kultur ist. Und das beantwortet zwar noch nicht die Frage, wie man jemanden zu Kultur bringt, weil die Scham natürlich da auch ganz große, unsichtbare Hürden setzt. Und das wäre eine Frage, die ich vielleicht als politische Aktive dann beantworten könnte, wie man sozusagen in der eigenen politischen Arbeit, in der eigenen Organisierung wieder Orte schafft, wo halt Kultur eine Rolle spielt. Auch gerade natürlich durch solche Veranstaltungen wie heute. Also da würde ich sagen, das ist eigentlich ein schon guter Ansatz. Ich möchte da nochmal die migrantische Perspektive auch nochmal aufwerfen, also einfach nochmal beleuchten. Und zwar, ich habe ja erwähnt, dass ich ja auch mit geflüchteten Menschen zusammen Theater mache, spiele, und zum Beispiel der Regisseur dieses Ensembles ist selber auch geflohen aus Afghanistan, und was er selber immer berichtet ist, also er ist auch jetzt ein relativ bekannter Schauspieler in Deutschland und halt auch macht so namhafte Projekte und so weiter und so fort, aber er sagt halt immer, er ist auch immer der Vorzeige-Afghane, aber er darf nicht der politische Afghane sein, so, er darf nicht der Afghane sein, der der herrschenden Klasse auch den Vorwurf macht, oder den Bürgerlichen, die auch Akteure und Anhängsel dieses ideologischen Apparats sind, zu denen den Spiegel vorzuhalten und zu sagen, ja, aber ihr seid auch die das mitstützen, die das verantworten, die das nicht mit hinterfragen und so weiter. Das darf er nicht, an den Punkt darf er nicht kommen. Er darf diese Projekte machen, die emotionalisieren, die natürlich schon auch so vermeintlich subversiv was aufwerfen, und das kommt da auch, und wenn wir da agieren, dann kommt eben Scham, ist das allererstes, womit wir zu tun haben, weil wenn man diese Erfahrung hat, auch als migrantischer Mensch, ich selbst habe auch Migrationserfahrung, als Donbass-Russin würde ich mich bezeichnen, ich komme aus dem Donbass gebürtig, und hier angekommen zu sein und diese Sprache nicht gesprochen zu haben, also es ist eine Sprachlosigkeit, und dann kommen wir wieder zum Wort als Waffe, also ich erinnere mich dann immer daran, irgendwie, wie man im Bus saß, wie ich mit meiner Mutter im Bus saß und sie gesagt hat, so, wir reden hier jetzt nicht Russisch, sondern wir flüstern und wir Sprache und du lernst Deutsch, du musst Deutsch lernen, du musst es besser können als die Deutschen sozusagen, damit du dich integrierst. Also dieser Integrationszwang, und das erlebe ich in den Schulklassen, das erlebe ich in dieser Arbeit, und dann soll man irgendwann, wenn man auch diese Kultur sozusagen gelernt hat und dann vielleicht auch diese Chancen in irgendeiner Form sich zehnfach und weiß ich, wie vielfach erarbeiten musste, dann soll man der Vorzeigemigrant oder Migrantin werden und dann halt auch die Fresse halten sozusagen, wenn es um bestimmte Fragen geht. Und da das Wort zu ergreifen, ist ein sehr großer politischer Prozess, und da bedarf es eines Kollektivs, und da spreche ich dann natürlich auch als politische Person, da kommen wir zu dieser Gegenkultur, ne? Aber diese, also wirklich nochmal das mit zu beleuchten, auch glaube ich in der Frage der Flucht auch, wie das auch zum Beispiel abgebildet wird immer wieder, so sich das Formen zu führen, genau. Ich könnte das noch so durch so Perspektive von Klasse, von Armut betroffen sein, irgendwie ergänzen. Das bin ich auch so. Also ich bin dann vor 3 Jahren irgendwie so wütender Linksliberaler ungefähr so in den Diskurs reingerannt, kopflos, so ein bisschen, mit sehr viel Wut und sehr viel sozusagen Missverständnis davon, was eigentlich meine Rolle ist, und habe sozusagen gemerkt, habe mich da so immer wieder so sehr vereinnahmen lassen, und das war erst immer Monate später irgendwie gerafft, eben gemerkt, dass die Rolle eben Wut, mega nice, voll gut, so für bürgerliche Medien, der ist voll wütend und so, ja, aber sie darf sozusagen aus der anderen, also du darfst sozusagen wütend sein über die soziale Positionierung, aber die Wut darf nicht zu einer Analyse führen, die diese Sachen irgendwie in Frage stellt oder über eine reformistische Position hinaus in Frage stellt. Ne? Mhm. Das heißt, also jetzt so seit so 3 Jahren marginalisiere ich mich selber. Also ich sage einfach, also ich werde immer weniger angefragt, ich immer expliziter werde, sage aber auch immer weniger zu, selbst wenn ich noch angefragt werde, weil es eigentlich immer um irgendwelche Kindheitsgeschichten geht, ne, von, die wollen sozusagen, wollen sich nicht über Armut an sich unterhalten, sondern über Kinderarmut. Warum? Einer der wesentlichen Gründe ist halt zu emotionalisieren. Kinderarmut emotionalisiert mehr und du unterscheidest die guten Armen, also die sozusagen Armen, die für nichts dafür können, in bitte viele Anführungszeichen mitdenken, von den schlechten Armen, also erwachsenen Armen, die ja ein bisschen was schaffen sollen sozusagen. Ne? Also das ist sozusagen nochmal auf einer ähnlichen Perspektive. Ja, das wird, ich möchte es ergänzen, es wird also einfach auf das Subjekt heruntergebrochen. Genau. Das ist deine subjektive, individuelle, atomisierte Erfahrung. So, und die darfst du dann auch zeigen, das darfst du darstellen. Daran wollen wir uns sozusagen ergötzen. Das ist ja ganz aufregend, ganz spannend. Aber es wird verschleiert, und das ist ein Teil dieser Ideologie, dass es ja etwas Objektives ist und dass es ja eine ganze Klasse eben betrifft. Und das soll, und wenn da das Wort ergriffen wird, wird es halt abgeschnitten, sei es in dem Fördermittel halt nicht fließen oder, also wir wissen alle, wie das dann funktioniert, genau. Aber genau. Es hat genau damit zu tun. Und deswegen ist es diese individuelle Scham auch des Subjekts, wenn ich da mit den Jugendlichen sitze. Sie glauben, sie denken, sie sind halt alleine ja auch, weil es ja auch eine ganz große Erfahrung von Einsamkeit ist. Chat will auch nochmal ganz bitte sagen, immer wieder auch so dann gefragt, irgendwie, ob es nicht so, also mein Schreiben ist immer biografisch, also ich schreibe immer so aus dem Erfahrungshorizont und nicht nur von mir, sondern auch dann von Familienangehörigen oder Leuten aus meinem Umfeld, irgendwie ehemaligen Freunden oder aktuellen Freunden, aber von früher oder so. Und da werde ich mal so gefragt, ey, ist es nicht so, du bist voll mutig, dass du so ich sagst und dein Ich teilst und diese ganzen Erfahrungen, aber ich verstehe die halt sozusagen null als individuell, sondern als politische Erfahrungen, deswegen sozusagen glaube ich, ist es so ganz wichtig, dieses Ich zu sagen, aber dieses Ich eben nicht so eine neoliberale Spielfläche so dienbar zu machen, was immer, es gibt immer die Möglichkeit, gerade in so einer Zeit, in der wir jetzt leben, der Atomisierung, ist ein Ich immer ein super Verkaufsangebot, ein super Angebot zur Individualisierung. Ich glaube, wir müssen da sozusagen dem auch, also wir dürfen uns das Ich sozusagen nicht wegnehmen lassen und müssen sozusagen das als Angebot auch darstellen, zu sagen, nee, Moment, wenn meine Perspektive nie gesehen werden durfte, dann heißt es nicht, ich will auch einen Platz am Tisch, sondern heißt es zu sagen, ich zu sagen, bedeutet wir alle zu sagen. Man muss es dann aber auch explizit machen, ne? Und da sozusagen versuche ich immer mehr so hinzukommen, dass ich halt denke, nee, es ist sozusagen, wenn ich von irgendwelchen Erfahrungen erzähle, dann ist es null individuell, sondern es ist überindividuell, systemisch, und immer wieder, dann muss man leider den Leuten denen das auch vor die Füße legen und halt auch immer das sagen, weil die wollen es natürlich nicht verstehen, sondern sagen dann, ah, danke, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast. Nee, ich teile eine Geschichte von sehr vielen Leuten, vielleicht von Millionen Leuten. Und das Ich ist sozusagen nur noch ein gutes Angebot, das zu verstehen auf einer emotionalen Ebene sozusagen. Ne? Und das nicht nur sozusagen als Theorie oder so zu betrachten. Ganz kurz vielleicht, ich glaube, es geht weniger darum, den Charme gegenüber so einer bürgerlichen Kulturindustrie abzulegen, weil die wollen wir ja gar nicht. Also es geht ja eher darum, wie können wir eine Gegenkultur aufbauen, in der wir die Scham nicht brauchen. Also wenn ich in meiner Uni bin und nicht die finanziellen Mittel habe, die meine Kommilitonen haben, in meiner ersten Stunde saßen wir alle mit MacBooks, ich hatte ein Notizbuch in der Hand, dann geht es für mich ja weniger darum, wie komme ich an mein MacBook, sondern wie schaffe ich Räume, wo es Leuten geht wie mir und wie kommen wir zusammen. Genau. Oh. Ja, ich glaube auch, das ist voll der wichtige Punkt. Und ich glaube, der erste Schritt ist halt so, diese Arbeit im Kulturbetrieb gegen diese Erkenntnis, okay, wir haben als Klasse, Kollektiv ähnliche Erfahrungen und haben die gleiche Erfahrung. Und dann ist der zweite Schritt aber auch irgendwie explizit Antikommunismus im Kulturbetrieb, was dann ja quasi um die Lösung des Problems geht, wenn man es jetzt mal so runterbricht. Vielleicht als an dich, Olivier, würdest du sagen, im Kulturbetrieb herrscht Antikommunismus, und würdest du vielleicht auch sagen, ob der gestiegen ist in Zeiten der sich zuspitzenden Militarisierung? Ich habe auch vorgedacht, ich hätte es vielleicht auch vorsagen können. Ich weiß gar nicht, ob das so die richtige Frage an mich ist, weil ich sozusagen, also ich kann sozusagen nicht mit Fug und Recht irgendwie behaupten, ich finde auch so, das so zu wollen, Kommunist zu sein, ist für mich schwierig, sondern jetzt, ich bin so im Reinrutschen, würde sagen. Deswegen schaue ich nicht, denke nicht die ganze Zeit, ich, der Kommunist, öffnet eine Tageszeitung und was hat das mit meinen Leuten zu tun und so, sondern ich denke eher, das ist so etwas, wo ich so hin werde. Deswegen, also es gibt natürlich eine große Ideologiefeindlichkeit unter der Prämisse, dass das, was die normale Welt ist, keine ideologische Welt ist, auch in der Kultur. Und insofern ist sozusagen alles, was irgendwie das angreift, was die bürgerliche Welt angreift, wird erstmal als ideologisch geframed. Das würde ich aber noch gar nicht als sozusagen dezidierten Antikommunismus bezeichnen, wenngleich Antikommunismus immer ein Teil davon ist, ne? Aber erstmal werden sozusagen alle Dinge, die fundamentale Macht in Frage stellen, werden erstmal sozusagen angegriffen. Und da ist natürlich eine kommunistische Bewegung, kommunistische KünstlerInnen, sagen sie, davon natürlich explizit bedroht. So, ich bin einfach sehr gespannt und kann da, glaube ich, gar nicht jetzt viel mehr zu sagen, außer zu sehen, wohin die Reise führt. Also inwieweit lässt sich Kunst und Kultur radikalisieren, ohne dass man sozusagen sofort den Zugang zu Leuten auch außerhalb der eigenen Bubble verliert. Und natürlich sozusagen, je expliziter man wird, desto doller werden die Urteile von bürgerlicher Kultur gesprochen. Wir dürfen uns eben davon nicht einschüchtern lassen. Und diese Frage der Einschüchterung läuft eben wesentlich darüber, dass man sagt, für wen macht man überhaupt das, was man macht, ne? Und da muss man einfach eine Entscheidung treffen und halt sagen, sozusagen, bei mir geht die Entscheidung immer mehr oder ist von Anfang an so gewesen, aber ist immer bewusster getroffen. Ich glaube, das passiert hier anderen im Raum auch und vielleicht auch noch anderen darüber hinaus, zu sagen, okay, ich adressiere eigentlich nur meine eigenen Leute und ich finde es schön, wenn irgendwelche anderen Leute es lesen, aber es geht mir nichts an. Also ich schreibe sozusagen für meine Klasse und darüber hinaus sozusagen hört es auf. Genau, so. Vielleicht auch dazu nochmal, also wenn ich jetzt mal so ein konkretes Beispiel irgendwie nennen könnte, wo ich das merke, auf jeden Fall ist im Theater, also ich besuche relativ häufig das Theater und ich habe das Gefühl, so dieses Anklagende der Realität, wie es jetzt ist und dass irgendwie Verhältnisse schlecht sind, dass es Menschen nicht gut geht, das passiert dann auch schon mal, aber immer wenn es dann quasi darum geht, was ist denn aber unsere Perspektive, wie könnte es denn besser sein, dann werden halt sozialistische Perspektiven halt lächerlich gemacht oder es wird halt irgendwie so als lustig und irgendwie unrealistisch dargestellt, weil es natürlich eigentlich auch schon relativ viele AutorInnen oder so gibt, die halt eigentlich schon nahe der sozialistischen Bewegung standen oder selber irgendwie Sozialisten waren. Also sei es jetzt Brecht oder irgendwie auch, keine Ahnung, ein Fallada oder wer auch immer, wo man dann schon merkt, so die Kommunisten, die eigentlich auch eine große Rolle spielen in diesen Stücken, haben in den Theatern, Stücken von bürgerlichen Theatern halt eine andere Rolle, als ihnen zugedacht war. Also das wäre vielleicht so ein konkretes Beispiel, wo ich sagen würde, da merkt man auf jeden Fall Antikommunismus. Und in die Vergangenheit gerichtet sozusagen, wird es immer wieder sprechbar gemacht. Ah ja, so, keine Ahnung, vielleicht ist es bei Anna Segers auch so oder so, aber so Käthe Kollwitz oder so hat vielleicht mehr Ruhm nach ihrem Tod bekommen als zu Lebzeiten und ja. Brecht sozusagen, ne, also das ist so, man kann über revolutionäre Kunstschaffende, aber auch Revolutionäre sozusagen besser sprechen als Bürgerliche, wenn die schon tot sind, weil sie einem da nichts mehr antun können, so ungefähr. Ne? Also so, und da das muss man auch irgendwie natürlich drehen. Ne? Wie, das müssen wir besprechen, ich weiß es nicht. Was ich jetzt auch gerade nochmal ganz, also spannend fand, ist nur ganz kurz, du hast auch gerade von Anklagen gesprochen. Ich habe das Gefühl, das ist auch so ein Ding bei so vermeintlich subversiver bürgerlicher Kunst, sieht man auch gern, glaube ich, im Theater, dass es, wenn es überhaupt mal zu Kritik kommt an den Verhältnissen, bleibt es eben bei diesem Anklagen. Und es ist immer dieser Moment von, ich klage irgendwie an irgendeine diffuse Masse oder so an, ihr müsst doch jetzt irgendwas ändern, man muss jetzt Beweise anführen, warum das doch so schrecklich ist. Und eigentlich wollte ich nicht drüber heute sprechen, aber ich spreche es trotzdem kurz an, noch mit der neuen Klassenliteratur, mit irgendwie so Édouard Louis oder Didier Raybon, der in den letzten Jahren irgendwie so ja sehr groß geworden sind, bekannt geworden sind, ihrer Klassenliteratur. Und meiner Meinung nach bleibt es aber dort eben auch bei genau dieser Anklage, von der du auch gerade eben gesprochen hast, und immer bei dieser Betroffenheit. Und ich würde sagen, wir machen ja trotzdem auch Kunst über unsere Wirklichkeit, um sie auch nachfühlen zu können. Aber nicht, weil wir irgendwie wollen, dass man betroffen wird und dadurch irgendwie merkt, oh Gott, ja, muss jetzt auch mal irgendwas tun für die armen Kinder oder so. Sondern ich glaube, wir wollen ja darüber gehen, dass Wirklichkeit erlebbar wird, dadurch, dass wir von unserem Leben erzählen, wie wir leben, wie unsere Alltäge aussehen, um genau dieses Gefühl von Einsamkeit auch aufzubrechen. Das Gefühl von, ich bin damit alleine, das weiß eigentlich niemand, wie sich das anfühlt, diese Scham oder diese Wut, diese Trauer, was auch immer es ist, die spüre, dass man versucht, dieses Gefühl zu verkollektivieren und dass man merkt, man ist damit nicht alleine. Und ich würde sagen, das ist so vielleicht auch dieser Unterschied zu so einer vermeintlich subversiven Kultur. Ja. Na, also was so in der bürgerlichen Kunst dann immer als Gegenspieler zur Betroffenheit gerne gezeigt wird, ist Empowerment. So, ja, okay, und jetzt kommt Empowerment. Und das ist natürlich alles so, das ist dann so, ja, ergreife dann dein eigenes Glück im Unglück und Krise als Chance und so weiter. Also diese Narrative funktionieren dann, wollte ich nur noch mal. Ist mir dazu dann nochmal eingefallen. Vielleicht noch ein kleines Beispiel aus der Lehre. Also einem wird es auch ausgetrieben. Also Dozenten oder meine Dozenten ganz konkret kommen schon auf mich zu und sagen, ich arbeite zu plakativ. Ich arbeite zu populistisch. Ich arbeite zu flach. Die Leute wollen Metaebenen. Kunst muss nicht begreifbar sein. Höchstens oder zumindest für die, es wird gestaltet für GestalterInnen und nicht für eine Bevölkerung, für eine Masse. Und wenn du aber versuchst, verständlich zu gestalten, dann wird es oft kritisiert. Also die Leute werden, ja, es wird ihnen ausgetrieben. Das sehen wir dann ja eigentlich aus verschiedenen Bereichen der Kultur, ne? Sozusagen das Magnetfeld, der Magnetismus ist sozusagen über derselben, vielleicht differenziert es sich immer ein bisschen nochmal anders aus oder ist manchmal ein bisschen expliziter vermittelt und manchmal weniger, je nach Gattung, auch je nachdem, was eine Gattung leisten und erfordert oder auch leisten kann. Aber eigentlich sozusagen sind die Urteile immer ähnliche dieselbe, ne? Das heißt, das hat gar nicht so viel mit den Kunstrichtungen zu tun, sondern mehr mit dem, wofür Kunst gemacht werden soll aus bürgerlicher Ideologie heraus und wie man es dann diskreditieren muss, wenn es irgendwas will, wenn es Masse organisieren will, wenn es mehr sein will als ein rein appellatives Hilfe, ich ertrinke oder so. Ne? Ich versuche einmal ein bisschen wieder den Bogen zu spannen. Wir haben jetzt irgendwie auch schon mehrfach über Vereinzelung gesprochen und auch Vereinzelung von irgendwie Schriftstellern. Da begegnet uns auch immer wieder der Begriff des einsamen Schriftstellers im Kapitalismus, was vielleicht irgendwie entgegengesetzt zu dem ist, wie dann irgendwie Konzepte in der DDR waren, wo es dann irgendwie gerade um dieses kollektive Schaffen ging. Ja, vielleicht auch nochmal an dich, Olivier. Würdest du die Gefahr der Einsamkeit des Schriftstellers bestätigen und wie können wir Brücken schaffen, um wieder Bezüge zur Bewegung aufzubauen? Ja, die Gefahr von Schreibenden ist ja real und ist auch selbst geschaffen, ne? Also das muss man einfach sagen. Also die Schriftsteller sozusagen oder die SchriftstellerInnen haben sich historisch immer wieder maßgeblich des Verrats schuldig gemacht und sich dem Portemonnaie ihrer Geld, also sich den Leuten zugewandt, die sie finanziert haben, ne? Das ist irgendwo auch auf eine Art logisch, aber rein theoretisch ist das eine Art selbstgeschaffene Einsamkeit. Also dass Leute an der Schreibschule, an der ich war, sich politisch fühlen, wenn sie irgendwie das Wort Klassismus benutzen oder so, ist ein Ergebnis dieser absoluten Isolierung. Überhaupt zu sagen, ich höre auf, mich selbst zu gasleiten, wird das schon sozusagen als emanzipatorischer Akt gesehen und es ist eigentlich ein Basic Step sozusagen. Also wie man es überwindet, ist eben das, worüber wir sprechen, also den Kontakt zu den eigenen Leuten suchen und zu sagen, ich versuche mich radikal in den Dienst der Leute zu stellen, die leiden, die um ihre Würde kämpfen, die versuchen nicht ihr Heil im individuellen Aufstieg zu finden, sondern zu sagen, nee, sozusagen mein Projekt sind immer die 20-25%, die unten bleiben müssen in dieser Gesellschaft, so weil die nicht aus ihren Häusern raus können und da kann es nicht nur eine Kategorie von worüber schreibt man auch, ne? Schreibe ich nur über Beschämung oder sozusagen kontextualisiere ich diese Beschämung, repolitisiere sie, denn Beschämung ist ja sozusagen etwas Politisches und führe sie irgendwo hin. So, ne? Und ich glaube sozusagen, diese Einsamkeit überwinden kann man auf vielen verschiedenen Ebenen. Ich versuche es eben, indem ich am Anfang vor 3 Jahren irgendwie bei meinen ersten Lesungen versucht habe, sehr eine Sprache zu sprechen, die ich eigentlich gar nicht richtig beherrsche. Ich habe kein Abitur gemacht, habe mein Studium abgebrochen, sozusagen, ich bin so ein sehr gescheiterter Intellektueller sozusagen. Und habe aber immer versucht, eine Rolle zu spielen, die ich gar nicht kann. Also die ich sozusagen erstens nicht spielen kann und die ich dann B sozusagen, wo ich immer nur Leute kopieren kann und versuchen kann, so zu reden wie die. Und habe immer gedacht, ja, irgendwie führt das alles zu nichts. Und ich merke, je mehr ich sozusagen, ohne jetzt irgendwie so hoch auf die proletarische Sprache zu machen, und das, ich benutze auch keine genuine proletarische Sprache, aber dass ich immer mehr sage, wozu soll ich mich überhaupt irgendwie verstellen? Wozu soll ich also auch auf einer ästhetischen Ebene, warum soll ich irgendwie Bühnenklamotten haben und nicht Klamotten? Warum soll der Schriftsteller, wenn er sein MacBook ausmacht oder sein Notizzettel weglegt. Sorry, dass ich auf dich gezeigt habe. Es war jetzt so ein Klassismus. Warum soll das aufhören, wenn ich meinen Laptop zuklappe? Also warum diese Unterscheidung überhaupt zwischen Künstler und Nicht-Künstler? Wir wollen irgendwann in einer Gesellschaft leben, wo wir sagen, ich bin von 8 bis 12 Busfahrer und danach, oder ich fahre von 8 bis 12 Bus und danach setze ich mich an mein Manuskript. Ne? So, ich finde es auch kacke zu sagen, ich bin Schriftsteller. So funktioniert noch die Welt und ich kann sie sozusagen nicht in jeder Ebene herausfordern, aber halt sagen, ich kann eigentlich erst sozusagen die Leute reagieren erst anders auf mich, wenn ich sage, wenn ich nicht mehr versuche, so eine Unterscheidung zu machen von ich bin ganz anders als und ich habe mega kluge Gedanken und so. Nein, ich versuche auch, das sind so dumme Sachen für mich. So, ich versuche auch auf Instagram einfach die Bücher zu posten, die ich lese und halt auch zu sagen, ich bin gerade Seite 205, vielleicht passiert da noch was ganz anderes, aber mein Eindruck jetzt gerade ist eben der und der. Ne? Also das ist auch so, es gibt so im Kunst- und Kulturbetrieb, so auch unter progressiven Schreibenden, so die sozusagen, die ihre Bibliothek, sie lesen das alles und so, aber teilen das nicht mit, wo sie stehen, was sie gelesen haben, welcher Gedanke zu was geführt hat. Ich glaube, das muss man alles transparent machen, weil wozu dienen diese Mechanismen in der Verschleierung, kulturelles Kapital anzusammeln, um andere auszustechen. Das kann nicht mein Kunstbegriff sein. So, das heißt, ich versuche sozusagen so an dem Projekt des gläsernen Künstlers zu arbeiten, der sagt, warum bin ich besser als irgendjemand, der seine Schaufel in der Hand hält? Bin ich auf jeden Fall nicht. Ich habe mal gute Gedanken, mal schlechte. Ich versuche mir, meine schlechten nicht durchgehen zu lassen und mich daran zu schulen, bessere Gedanken zu haben. Und mal ziehe ich halt eine Trainingsjacke an, mal ziehe ich einen Rollkragenpulli an, aber in diesem Fall ganz konkret, weil ich auf einer Baustelle gerade lebe und es der einzige Pulli ist, der nicht dreckig ist. So, also ich versuche einfach keine Unterschiede zu machen und versuche sozusagen immer wieder zurück zu meinen Leuten zu gehen und besuche die im Alltag, wenn Freunde von mir, die körperlich arbeiten, begleite die im Alltag und mache Interviews mit meiner Familie und versuche so nah dran zu bleiben an all dem sozusagen, was ich nicht mehr gezwungen bin zu tun, um zu sagen, ich versuche die Unterschiede so gut es geht aufzulösen. Ne? Und ich glaube, da gibt es natürlich ganz viele andere Möglichkeiten, daran zu gehen, aber diese Frage müssen wir uns alle stellen. Ne? Ich habe gleich auch nochmal dann vielleicht so, wo es dann um diesen Austausch irgendwie geht, was du jetzt gerade erzählt hast, ist ja irgendwie der Austausch mit irgendwie deiner Klasse und dann dabei vielleicht auch der Austausch unter KünstlerInnen, der irgendwie dann auch irgendwie spannend ist. Da werde ich gleich nochmal Julian und Alina irgendwie jeweils für deren Kollektive fragen, aber davor vielleicht nochmal an dich generell. Du arbeitest ja als Sozialarbeiterin, aber auch spielst du selber Theater und verknüpfst das Ganze aber auch, indem du halt auch mit Jugendlichen Theater spielst. Mhm. Ja, hast du Lust, da ein bisschen was drüber zu erzählen und warum das vielleicht auch politisch ist und was man daraus ziehen kann, was für Erfahrungen? Ja, also ich habe ja schon anfänglich gesagt, dass der Klassenkampf in Richtung der bürgerlichen Hegemonie da vorherrschend ist. Das möchte ich die mal so vorwegstellen. Aber natürlich gibt es da auch dieses subjektive Moment, was du auch meintest, Olivier. Also natürlich dürfen wir das Subjekt nicht an den Rand stellen und dann so eine Objektivität einfach so postulieren, sondern wir arbeiten ja eben da mit Menschen oder ich arbeite da mit Menschen und also die Erfahrungen mit den Jugendlichen sind hochpolitisch, weil sie auch politische Fragen stellen und aufwerfen. Also sei es jetzt zum Beispiel, ich habe es ganz, ganz stark erlebt in zum Thema Palästina. Also das, wenn man mal dann wirklich ein bisschen mal die Tür schießt und sagt, so, jetzt könnte es halt auch mal loslassen sozusagen und dann kommt es auch, wenn sich fühlen so, okay, ich habe da auch diese Solidarität und ja, komm dann nicht gleich sozusagen mit diesem Antisemitismus-Vorwurf, sondern sag so, ja, natürlich ist das auch ein Völkermord und sie auch da drin bestätige, aber wobei das also auch wirklich also eine sehr schwierige Situation auch darstellt in dieser Behörde, in der man sich da ja bewegt, also in diesem Staatsapparat. Oder wenn sie dann auch zum Beispiel im Theater, wenn es dann um so Improvisationsübungen oder sowas geht, dann geht es ganz schnell um Gewalt. Es geht ganz schnell um Gewalterfahrung, es geht ganz schnell um Erfahrung, wenn zum Beispiel bei weiblichen Personen geht es ganz schnell auch um Erfahrung von Sexismus, Unterdrückung, aber eben auch, also wenn das auch Geflüchtete sind, Scham, habe ich ja auch schon gesagt, Traumata, also der Katalog von sichtbarer Unterdrückung, Erfahrung von Ausbeutung, Erfahrung von Gewalt ist also riesig. Und das zeigt, das offenbart sich da alles. Und wir sind ja da gezwungen, eben dann so system- oder sozial integrativ zu arbeiten, aber wenn das sozusagen in diesem, wenn man da, also es wird ja so bürgerlich immer von Safe Spaces gesprochen und dann haben sie das ja korrigiert und sagen so politisch korrekt, es gibt ja keine Safe Spaces, sondern nur Safer Spaces. Ja, und wir schaffen ja Safer Spaces und so, und das ist ja an sich auch schon also wirklich ein Hohn an der Sache. Aber weil das ja nicht der Realität entspricht, so aber wenn man das beobachtet und da auch in diese feine Arbeit, in die Interaktion im Zwischenmenschlichen geht, ist das meiner Ansicht nach hochpolitisch. Und das ist eben auch die Klasse. Und der Klassenkampf findet ja permanent statt. Aber es ist dieses Bewusstsein nicht bewusst entwickelt sozusagen, weil, ja, was wir eben auch schon besprochen haben, weil der Antikommunismus und auch die Angst vor dieser Totalität der sozialistischen Postulate oder der sozialistischen Forderungen, diese Angst, das ist ja totalitär, das ist dann ja diktatorisch, diese Angst wird ja auch geschürt, wird auch bewusst gemacht oder zum Beispiel auch, ja, es wird dann angeklagt, also wir dürfen dann anklagen in den Theaterprojekten, sich empören, Betroffenheit zeigen, aber und Utopien werden dann immer, also wirklich von so einem ersten Punkt aus gedacht und eben, wenn man es jetzt philosophisch, marxistisch analysiert, überhaupt nicht historisch, materialistisch, sondern das sind dann immer so erste Punkte, die dann so utopisch gebaut werden. Haha, wir haben hier eine lustige Utopie sozusagen oder eine Dystopie. Aber die historisch-materialistische Betrachtung entfällt, weil das ja auch nicht geschult wird, ist ja klar. Und deswegen, es ist ein sehr politischer Raum und das muss man auch diskutieren, benennen. Auch im Wirken, im Künstlerischen, im Schreiben. Also ich denke dann als politische Aufgabe auch das sozusagen, das ist dann die Klassenanalyse, ne? So. Ja, vielen Dank für den Einblick auf jeden Fall. Und genau, jetzt würde ich einmal überleitend die Frage stellen an Alina, dich, du im Nu-Kollektiv bist. Genau, ihr arbeitet als Kollektiv. Du hast am Anfang schon erzählt, dass das irgendwie in Teilen auch irgendwie herausfordernd war, weil das irgendwie etwas Neues war, dann, wenn man schreibt, das dann plötzlich irgendwie so zu teilen und politisch zu diskutieren. Genau, da wäre so ein bisschen die Frage, wie ihr als Kollektiv vernetzt seid, also wie ihr arbeitet und was für ein Verhältnis ihr zur Bewegung habt oder was für ein Anspruch an ein Verhältnis vielleicht. Mhm. Ja, genau, es ist ja gerade eben schon die Eisenkeit des Schuschelis gefallen als Begriff. Und ich glaube, das ist ein bisschen der Versuch, dem auch entgegenzuwirken. Also auch als eine Tätigkeit, die man ja eigentlich nur alleine machen kann. Also man sitzt alleine seinen Gedanken und schreibt etwas alleine auf, was ja auch erstmal nichts Schlimmes ist, sondern das ist halt die Natur der Sache zu schreiben. Aber dass wir als Kollektiv versuchen, uns da halt auszutauschen über unsere Kunst, über das, was wir schreiben. Und natürlich auch mit einem gewissen Anspruch, mit einem Klassenbewussten, einem politischen Anspruch, eben der konfrontativen Literatur, die wir sozusagen für uns als Konzept erarbeitet haben, wo wir auch sagen, dass wir das immer wieder aus unserer Praxis auch heraus weiterentwickeln wollen. Das ist keine abgeschlossene Programmatik oder so. Aber ich glaube, das ist auch der zweite Punkt, nämlich ein kollektives Ziel zu haben. Also sich als Kollektiv mit einer gemeinsamen Richtung zu verstehen und nicht nur als eine Redaktion, die irgendwie zusammen Texte bewertet von sich selbst und auch von anderen. Wir alle sind eigentlich alle sind politisch aktiv, alle würden sich auf jeden Fall als politische Menschen auch bezeichnen. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Verhältnis, das wir zur Bewegung einnehmen. Also wir sind natürlich ein Kollektiv, das aus verschiedensten Organisationen Leute zusammenfasst, stehen aber eigenständig darüber und suchen aber auch immer wieder den Kontakt zur Bewegung. Also sei es natürlich jetzt zum Beispiel über solche Veranstaltungen, über andere Lesungen, aber auch dadurch, dass wir natürlich selber in den Bewegungen auch aktiv sind und da drin stecken und ganz viel mitnehmen und profitieren von den Diskussionen und den Inhalten, die wir in der politischen Arbeit selber erleben, sei es auch die Erfahrung von einem Streik oder natürlich auch der politischen Theorie, und aber auf der anderen Seite auch den Stoff und für das, was wir schreiben. Also das, was wir schreiben, ist das, was wir unseren Genossen, Genossinnen mitbekommen, wie ihre Alltage aussehen, wie unsere Alltage aussehen. Das ist sozusagen das, was wir in unserer Kunst aufgreifen wollen. Und ein kleines Beispiel vielleicht dafür, Messhut, also der ist auch mit mir in dem Kollektiv, der hat so ein Essay geschrieben und hat da drin eine Situation beschrieben, wie er seinen Vater, als er noch ein Jugendlicher ist, also Messhut doch ein Jugendlicher war, seinen Vater beobachtet, wie er sein Bein mit einer hinkenden Bewegung nachzieht und ihn dieser Moment so erschreckt hat, weil er darin erkannt hat, dass sein Vater, der schon auf dem Weg war zur nächsten Schicht in der Metallindustrie, durch Lohnarbeit seinen Körper zerstört hat. Also die Lohnarbeit sich so in seinen Körper eingearbeitet hat, dass er eben jetzt ein kaputtes Bein hat, das er nachzieht. Und dass es uns eigentlich im Kollektiv genau um diese alltäglichen Beobachtungen geht, die körperlich sein können. Es kann eine Mimik sein, es kann es kann ein Gesichtsausdruck sein, eine Körperhaltung. Es kann natürlich auch eine Aussage sein, dass das Dinge sind, die für uns sozusagen zu einem poetischen Moment werden, weil wir sie aufschreiben möchten und damit eben die Verhältnisse denaturalisieren wollen. Also die Verhältnisse in ihrer natürlichen Form, wie man das Gefühl, dass man schon immer so gelebt hat und vielleicht auch in alle Ewigkeit so leben wird, zu etwas machen, das sich auch verändern kann. Und in dem Zug suchen wir immer wieder den Kontakt und schreiben für die Klasse, aber auch aus der Klasse heraus. Also so würde ich das beschreiben. Genau. Ja, vielleicht daran anknüpfen. Julian, du bist ja im Roten Atelier. Wie seid ihr denn als Rotes Atelier aktiv und vernetzt? Und wo wollt ihr mit eurer relativ neuen Vernetzung hin? Also erstmal kann ich mich dieser Isolationsgeschichte auf jeden Fall anschließen. Wir sind 6 Leute in, 7 Leute in 6 Städten, 7 Leute in 6 Städten, glaube ich. Hätte mich erzählt. Ich bin mir nicht sicher. Und alle relativ alleine damit. Also in unseren Arbeitskontexten, in unseren universitären Kontexten sind wir dann die komischen Kommunisten. Aber auch in der Bewegung sind wir relativ isoliert, weil das wäre schon auch eine Kritik in die Bewegung, dass der Fokus in Fragestaltung, Propaganda, einer ehrlichen Auseinandersetzung mit Zielgruppe, was wollen wir eigentlich wie erreichen, was müssen wir dafür tun, wie sprechen wir damit an, ist wenig bis gar nicht vorhanden. Das heißt, ich glaube, der erste Impuls war so ein, wir wollen nicht mehr alleine sein und wir wollen uns irgendwie austauschen mit anderen Leuten, die Ähnliches machen. Und der zweite Impuls war, wir sind total genervt davon, dass ein Großteil der politischen Plakate, nicht ansprechend sind, nicht den Zweck erfüllen. Ich würde auch sagen, Design ist in erster Linie funktional und man kann sagen, ob sie funktioniert oder nicht. Und unsere Kritik wäre schon, dass das meiste nicht funktioniert. Und dann die Überlegung, was machen wir irgendwie daraus? Unser Anspruch ist jetzt so ein bisschen, wir haben so einen Post vor längerer Zeit rausgehauen, Grafikberuf in die Bewegung, haut uns an, wenn ihr was braucht. So, ja. Das funktioniert auch recht gut. Also unser sozialer Medien-Output ist leider nicht so gut, weil alle ein bisschen verpeilt sind, aber auch alle organisiert sind. Dementsprechend haben wir natürlich auch viel zu tun. Wir kriegen da aber recht viele Anfragen. Also geben Leuten sozusagen die Möglichkeit, dass wir was für die machen oder Leute dabei unterstützen, selber was zu gestalten. Auch haben wir einen Vernetzungsanspruch. Also wir machen im August eine Ausstellung in Berlin, das erste Mal. Welche direkt Werbung machen. Vom 15.8. bis zum 19.9. in der Mai-Galerie von der Jungen Welt, wo wir eine interdisziplinäre Ausstellung von verschiedenen revolutionären GestalterInnen von Fotografie über Film, über Plakatkunst etc. versuchen auf einen Haufen zu bringen, damit die sich mal austauschen, weil ich glaube, die Isolation geht den meisten so. Und was habe ich vergessen? Ich weiß vergessen. Ich glaube, so eine eigene Entwicklung kann auch nur passieren, wenn man nicht isoliert ist. Also alles, was ich so mache, auch außerhalb von meinem politischen Kontext, zeige ich meinen Genossen, mit denen ich irgendwie in meinem Atelier organisiert bin, weil mich deren Perspektive interessiert, weil die Perspektive, die ich von meinen Dozierenden oder von meinen Kommilitonen bekomme, natürlich nicht egal ist. Mich interessiert auch mal, was die sagen. Aber so aus einer politischen Brille ist es für mich viel wichtiger, und so voneinander zu lernen. Ja, vielen Dank. Ich stelle es jetzt mal offen in den Raum. Wir hatten für jetzt eine Pause angesetzt. Genau, die sollte so eine Viertelstunde gehen. Das ist jetzt ein recht harter Cut. Ich kann ja immer ganz kurz sagen, womit wir gleich weitermachen, damit man sich schon mal so ein bisschen drauf einstellen kann. Genau, gleich wird es weiter ein bisschen in die Thematik marxistischer Kulturbegriff reingehen, wo wir noch mal ein bisschen konkreter über vielleicht auch Traditionen sprechen, an denen die jeweiligen TeilnehmerInnen hier irgendwie anknüpfen in deren Kollektiven und ja auch noch mal ein bisschen was zum Konzept der konfrontativen Literatur hören. Und dann werden wir nochmal weiter diskutieren und uns darüber austauschen, wie Kulturarbeit in kommunistischen Orgas, Parteien und Bewegung stattfinden kann. Genau, das heißt, wir würden jetzt einmal eine Viertelstunde Pause machen und dann uns bald wieder hier treffen. Um 18 Uhr. Okay, dann würden wir die Pause jetzt einmal beenden, kommt gerne nochmal zur Ruhe. Genau, und wir starten ein bisschen anknüpfend an die Thematik, die wir irgendwie schon vor der Pause besprochen hatten, wieder in das Gespräch rein. Genau, ich hatte es schon vor der Pause angekündigt. Ich hätte noch eine konkrete Frage an Alina in Bezug auf die Tradition, auf die ihr euch als Nu-Kollektiv bezieht. Genau, erzähl gerne mal, falls das so ist. Ja, sehr gerne. Genau, ein kleiner Punkt, den ich jetzt noch kurz ergänzen wollte aus der vorherigen Frage, die du mich gestellt hattest. Nochmal vielleicht zum Erkenntnispotenzial von Kunst oder jetzt bei mir im Fall von Literatur, also warum wir überhaupt glauben, dass es auch Teil des Klassenkampfes sein muss. Das ist jetzt so ein bisschen mein Hot Take, ich weiß nicht, ob man den so unterschreiben kann, aber auf jeden Fall, dass ich glaube, dass Literatur oder Kunst im Allgemeinen nochmal so ein bisschen zwischen diesem Verhältnis von Theorie und Praxis steht. Also Praxis jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, man geht auf einen Streik, man geht auf eine Demonstration, man hat diese Erfahrungen mit seinem Kollektiv zusammen, vielleicht auch Repressionserfahrungen und dann auf der anderen Seite die Theorie, keine Ahnung, Lesekreis, marxistische Theorie, Imperialismus-Theorie etc. Und ich habe das Gefühl, dass die Literatur nochmal so ein bisschen dazwischen steht, weil sie ja diese unscheinbaren Formen von Gewalt sozusagen anprangert und überhaupt merklich und deutlich macht. Genau, und dazu führt, dass man Ausbeutung, die in der wir offensichtlich leben, wieder persönlich nimmt. Und das machen ja die meisten leider noch nicht. Und deswegen das Ganze nicht nur eine Sache ist, die einfach eine schöne sinnliche Erfahrung ist, sondern auch wirklich ein sinnliches Erkenntnispotenzial von Wirklichkeit hat. Das finde ich auch nochmal vielleicht wichtig zu sagen, dass das auch ein großer Punkt bei Nu ist, als Anspruch, warum wir überhaupt unsere Rolle da auch im Klassenkampf sehen. Und jetzt vielleicht nochmal kurz zu den Traditionen. Ich habe ja in meinem Vortrag auch schon so ein paar Namen genannt, dass es da ganz viele AutorInnen, Kommunistinnen gab, die sich schon mit diesen Dingen beschäftigt haben. Und natürlich knüpfen wir auch an diesen an und an diesen Wegen und an diesen verschiedenen Strömungen, die es gab, an. Um nur jetzt vielleicht ein paar zu nennen, also natürlich Bertolt Brecht, Anna Segers, Peter Weiß, Maxim Gorki, aber auch zum Beispiel nicht dezidiert kommunistische Schriftsteller, also zum Beispiel Kafka, Remarque, Hemingway oder so, das sind jetzt nur ein paar Namen, die auf jeden Fall auch konfrontative Literatur in ihrer Form gemacht haben. Was uns, glaube ich, aber wichtig ist, dass wir all diese Strömungen schätzen und uns auch in ihrer Tradition oder in ihrer Traditionslinie sehen, aber auch sagen, dass wir sozusagen eigene neue Konzepte und Formate brauchen, die sich mit unserer eigenen Realität beschäftigen, weil zum Beispiel der sozialistische Realismus ist etwas, eigentlich eine total spannendere Literaturströmung, aber auf der anderen Seite ist natürlich eine, die im Sozialismus stattgefunden hat, von dem wir aktuell relativ weit entfernt sind. Das heißt, wir müssen natürlich aus unserer eigenen Praxis uns eigene Symboliken, eigene Geschichten und Ausdrucksformen erarbeiten. Und das ist auch so ein bisschen unser Anspruch, dass wir da so vorangehen und neue Konzepte aus der Praxis herausfinden. Und ein großer Punkt ist, glaube ich, bei uns auch, dass wir Literatur machen wollen, die wieder auch so ein bisschen ans Träumen sozusagen anregt. Träumen für eine bessere Welt, eine andere Welt, wie kann sie aussehen? Weil manchmal fühlen sich ja die Verhältnisse schon so normal und festgefahren an, dass man sich gar nicht vorstellen kann, wie es anders sein könnte. Und dass man da auch wieder so ein bisschen seine Fantasie spielen lassen kann und in den Geschichten, die wir schreiben, auch vielleicht diese andere Welt so ein bisschen anzudeuten. Und ich würde sagen, dass was sind die Punkte, die zur Tradition vielleicht wichtig sind. Ja, vielen Dank. Ich glaube auch, dass das irgendwie Zum einen irgendwie, dass man sich da irgendwie auf eine Tradition bezieht, aber auch, dass man, also dieser Punkt, den du gesagt hast, dass man da nochmal diese emotionale Komponente hat, echt nicht unterschätzen kann und sollte. Gerade was irgendwie vielleicht so Politisierung angeht. Ich glaube, dass bestimmt einige hier im Raum irgendwie zustimmen würden, dass auch gerade Kultur unserer Klasse einen Teil dazu beigetragen hat, dass man sich dann vielleicht auch irgendwie als Sozialistin politisiert hat. Sei es irgendwie Musik oder auch Literatur. Also ich persönlich finde da zum Beispiel auch DDR-Literatur oder Literatur aus der Sowjetunion, wo dann vielleicht auch eine sozialistische Realität beschrieben wird, auch heute irgendwie voll wichtig, dass man da irgendwie vielleicht dann auch so reale Beispiele hat und irgendwie sich auf Sachen beziehen kann. Also ich glaube auch, dass das irgendwie voll die große Rolle spielen kann, dass man das auf der anderen Weise noch mal abholen kann. Und genau überleitend dazu würden wir jetzt so ein bisschen thematisch in die Richtung Kulturarbeit in kommunistischen Organisationen oder Parteien reinstarten, quasi thematisch. Da haben wir auf jeden Fall in der Vorbereitung dieser Veranstaltung, was auch einer der Gründe war, warum wir diese Veranstaltung gerne machen wollten, schon festgestellt, dass das ein Thema ist, was irgendwie in den letzten Jahrzehnten recht stiefmütterlich behandelt worden ist. Also das ist kein Thema, was irgendwie groß in Veranstaltungen irgendwie mit einfließt, was du ja auch schon einleitend irgendwie meintest, vielleicht ist dann am Ende irgendwie mal ein Lied, was gesungen wird, aber halt sich bewusst irgendwie auch seine Kultur wieder anzueignen und sich damit auseinanderzusetzen und auch neue Kultur zu schaffen und zu leben. Das ist in den letzten Jahrzehnten auf jeden Fall kein großer Fokus gewesen. Und deswegen finde ich es gerade voll schön, dass wir hier sitzen und uns ein bisschen darüber austauschen. Und da würde ich einmal die Frage in die Runde stellen, was ihr denkt, ob es alternative Strukturen innerhalb unserer Bewegung braucht, die sich konkret mit diesen Themen befassen und da vielleicht auch einen Fokus drauf setzen und was für eine Stellung sie haben sollten. Soll ich anfangen? Ja, brauchen wir. Das ist, was wir versuchen zu machen. Agitation, Propaganda durch Gestaltung, habe ich ja vorhin schon gesagt, kommt viel zu kurz. Wird auch stiefmütterlich behandelt. und es gibt wenig Kompetenz in diesem Feld. Ich will jetzt gar nicht, ich will jetzt hier nicht anmaßend sein und sagen, wie hätten sie, aber wir versuchen zumindest dahin zu kommen. Und das wäre jetzt vielleicht auch wieder eine Kritik in die Bewegung, dass diese Einsicht in die Notwendigkeit der Professionalisierung fehlt. Und ich glaube, jeder, der mit Gestaltung zu tun hat, kennt diesen Satz, warum ist denn auf dem Plakat noch keine rote Fahne drauf? Oder warum ist denn da keine Faust? Und es soll nicht heißen, dass das egal wäre oder dass Leute keine Meinung haben dürfen. Um Gottes Willen, ich möchte nicht, dass wir einen neuen elitären Kreis in der Bewegung aufbauen, wo dann die Leute sitzen, die kreativ gestalten dürfen und an Ideen halt nicht dürfen. Aber ich wünsche mir schon oft ein bisschen mehr Vertrauen in die Leute, die versuchen, eine Expertise, eine Profession in diesem Bereich zu finden. Ich will nicht sagen, was abgeben, ne? Dieses Wissen muss auch kollektiviert werden. Aber vielleicht die Leute auch mal machen lassen. Weil wir können nicht das 100. Plakat, was einfach eine Kopie von 1920 ist, irgendwie für den 1. Mai aufhängen. Und wenn wir irgendwann massentauglich werden wollen, müssen wir auch lernen zu kommunizieren für eine Masse. Ja, das war jetzt so ein bisschen die Perspektive, vielleicht nochmal so als Grafiker, irgendwie voll spannend, wie man da irgendwie, was man da irgendwie für Wünsche hat. Ich glaube, ich persönlich finde es auf jeden Fall auch irgendwie voll wichtig, dass man sich da gegenseitig ermutigen muss, sich irgendwie auszuprobieren, was vielleicht auch das Schaffen von irgendwie neuen Formen von Kultur sein kann, also auch im politischen Kampf irgendwie, sei es irgendwie Agitprop-Theater, was in Teilen ja auch wieder so ein bisschen auflebt oder irgendwie sowas wie irgendwie, ja, keine Ahnung, eine Gründung eines Chors oder Literaturkreise, wo man dann vielleicht auch bewusst sich irgendwie mit DDR-Literatur beschäftigt. Also so Sachen, wo man vielleicht auch irgendwie so eine Hemmschwelle hat oder die man als weniger wichtig ansieht, dass man da irgendwie sich so ein bisschen ausprobiert und auch irgendwie guckt, wie kann man das irgendwie anderen Leuten erfahrbar machen und was ziehen wir daraus? Ich glaube, da geht halt diese Auseinandersetzung, die wir irgendwie damit führen, so was für eine Stellung sollte denn Kultur haben, auch mit einher, dass man das natürlich nicht als das Allerwichtigste ansehen muss, aber schon irgendwie gucken muss, wie man da irgendwie auch wieder so Zugang zu bekommt. Auch vielleicht in Bezug auf so wenn man halt wirklich politisch aktiv ist und irgendwie viel macht, das ist ja auch irgendwie nochmal eine ganz andere Art von Erholung und Kollektivität sein kann. Also so, das hatte ich jetzt irgendwie nach der letzten Veranstaltung zu Anna Segers voll viel als Feedback bekommen, dass Leute gesagt haben, das ist nochmal eine ganz andere Veranstaltung war als sonst, wenn man irgendwie bei einem politischen Vortrag ist, weil man halt auf einem ganz anderen Level nochmal vielleicht so angesprochen wird. Das ist irgendwie viel emotionaler, wenn dann irgendwie Texte vorgelesen werden, die auch irgendwie schön klingen und einen berühren, aber trotzdem halt auch politische Themen ansprechen und irgendwie einen dann vielleicht nochmal anders treffen. Und ich glaube, das ist eine sehr schöne Komponente, die man da irgendwie noch mit einbringen kann, wenn man auch irgendwie Kulturveranstaltungen macht, was einen dann vielleicht auch irgendwie Kraft geben kann für so politische Arbeit. Ja, ich würde eigentlich auch direkt daran anknüpfen. Wir haben ja bei unserer letzten Veranstaltung haben wir ja auch so ein Open Mic gemacht, also dass am Ende noch ein paar Gedichte vorgelesen wurden. Es wurden auch Lieder gespielt und noch irgendein anderer Text wurde vorgetragen. Und da ist mir auch nochmal aufgefallen, dass in meiner politischen Praxis habe ich normalerweise mit Leuten, habe ich darüber gesprochen, ob sie schreiben, ob sie irgendwie kreativ arbeiten. Und das habe ich von mindestens zwei Genossinnen erfahren, dass sie auch selber schreiben und man sich aber überhaupt nicht darüber austauscht, nicht darüber spricht. Es ist immer so ein Ding, was man mit sich alleine macht. Und ich fand es total schön bei der letzten Veranstaltung, dass wir uns den Raum da genommen haben, auch mal uns das zu zeigen und irgendwie vorzutragen und sich das auch zu trauen. Und ja, ich finde, solche Räume müssten wir wahrscheinlich in unserem politischen Bewegung, sei es in der Partei, sei es in anderen Organisationen, viel mehr nehmen. Ich glaube, eine Frage ist natürlich immer die Kapazitäten und ich glaube, oft ist das vielleicht auch so ein Totschlagargument. Ja, wir haben die Kapazitäten nicht und das stimmt bestimmt in vielen Teilen auch, weil wir natürlich an allen Ecken und Enden Punkte haben, an denen wir arbeiten müssen. Aber ich glaube, wir sollten so das Potenzial und die Schlagkraft von Kultur auf jeden Fall wieder mehr schätzen und versuchen, das in genau diesen Formen, die du jetzt auch gerade schon erwähnt hast und aufgezählt hast, versuchen, ein bisschen mehr einzuziehen. Ja, und auch in der politischen Bildung, in den Strukturen, das einfach auch als selbstverständliche Säule der Grundbildung begreifen. Also, dass da eben Texte gelesen werden, sich darüber auseinandergesetzt wird, aber auch gezeigt wird, auch als Jugendkultur, als Kultivierung, aber nicht nur Jugend, aber die aufstrebende Jugend nicht vergessen sozusagen und das einfach als eine selbstverständliche Säule sehen. Und dafür ist ja schon so ein Abend wie heute kennzeichnend oder öffnend. Genau. Aber da vielleicht auch die Trennung zwischen dieser vermeintlichen Hochkultur und dem, was du eingangs beschrieben hast, Olivier. Also es ist ja ganz viel Kultur da, die wir alle konsumieren. Wir haben jetzt ganz viel darüber geredet. Ist die Arbeiterklasse ausgeschlossen aus dem Kulturbetrieb? Da würde ich eigentlich sagen, nein, weil wir hören alle irgendwie Musik und gehen ins Kino. Also wir haben ja jetzt vor allem über so eine Hochkultur, sowas Elitäres geredet. Und dann das, was als Kultur da ist, was wir oft nicht als Kultur begreifen, halt auch für uns nutzen. Also in Hamburg jetzt das Kassenfest als Beispiel. Das ist vom 1. Mai ein kostenloses Hip-Hop-Festival, Open Air. Und da kommen verschiedenste politische Künstler zusammen. Das würde wahrscheinlich niemand als Kulturprogramm begreifen, wenn man ihn so direkt fragt. Aber im Endeffekt ist es das. Also das, was schon da ist, auch für uns nutzbar machen. Und auch vielleicht irgendwie aufwerten, indem wir das klar in unseren Kulturbegriff integrieren. Ja, auf jeden Fall. Und dann vielleicht nochmal so ein bisschen an dich gerichtet, Olivier. So ein bisschen die andere Seite, so du bist zwangsläufig als Autor irgendwie auch Teil im bürgerlichen Kulturbetrieb. Würdest du sagen, dass man auch dort eine Art von Kampf führen sollte? Und wenn ja, wie könnte der ausschauen? Wir haben vorhin ja schon ein bisschen skizziert, dass so die Grenzen sozusagen schon irgendwie so halbwegs klar gesteckt sind. Und ich finde trotzdem sozusagen, also man muss irgendwie schauen, wie man die so erweitern kann, aber auch sozusagen irgendwie eine Analyse treffen, ab wann etwas sozusagen keinen Sinn ergibt. Ne? So, ich bin da sozusagen erstens Freund von einer Fehlerkultur und einem Verzeihen sich selbst gegenüber, dass man sagt, okay, ich denke einfach mal, ich versuche es einfach mal aus. Also woher soll ich jetzt wissen? Ich kann vielleicht in der Theorie überlegen, dass das und das irgendwie nicht so gut funktioniert, aber weiß ich es wirklich? Und gleichzeitig irgendwie gibt's dann aber auch einfach Versuchsanordnungen, wo klar ist, okay, also so zweites Interview mit meinem ersten Beruf, Sat.1 Frühstücksfernsehen, würde ich halt nicht nochmal machen, so ungefähr, ne? Also so, es gibt schon einen Grund, warum das Frühstücksfernsehen heißt, so da ist kein Platz für, außer irgendwas tut mir weh und das ist voll doof, ne? Das ist sozusagen das Ende und vielleicht ist es auch das sozusagen ein Moment, den man vielleicht dem einen oder anderen Frühstücksfernsehen-Zuschauenden gönnt, aber viel mehr kann das nicht, ne? Und immer schauen, wie man, was für Potenzial sozusagen in einer Vermittlung steht. Bei mir ist so, wir haben irgendwie vorhin auch drüber gesprochen, mein erstes Buch kommt auf die Bühne, ins Deutsche Theater im Februar nächsten Jahres. Das Buch ist sozusagen so eine Anti-Helden-Geschichte, ne? So, also im Sinne von Versuch der Dekonstruktion einer Heldengeschichte, aber geht immer wieder zurück, nimmt immer wieder Rückbezug auf normale sozusagen Entwicklungsschritte von einem Entwicklungsroman oder von einer eben Heldengeschichte. Und in dem Versuch sozusagen das auf die Bühne zu bringen, auf eine bürgerliche Bühne natürlich, die sozusagen einer SPD, einer Isabella Wettes-Schütter, die jetzt in der Intendanz ihre Intendanz abgibt, die in der Hamburger Bürgerschaft für die SPD sitzt, also dezidiert bürgerliches Schiff sozusagen. Und was ist die Entscheidung sozusagen der Inszenierung? Ich inszeniere das natürlich nicht, aber was wir als Entscheidung getroffen haben, was schon mal sozusagen den Möglichkeitsraum ein bisschen weiter aufmacht, ist zu sagen, wir gehen nicht auf eine Geschichte, sondern da teilen Leute eben ihre Geschichten und wir machen so ein Wimmelbild von Leuten, die nicht vom Fleck kommen. So, und vielleicht kann man das ja noch mehr politisieren. Und trotzdem ist auf dieser, schon in der Versuchsanordnung angegeben, dass man in diesem Ort nicht zur Klasse für sich werden wird. So, ne? Also das hat sozusagen seine Grenzen. Und dann denke ich mir auch, ich versuche sozusagen zu schauen, welche Möglichkeiten in welchem Stoff angelegt sind und da auf verschiedenen Flughöhen zu fahren und zu sagen, okay, vielleicht dienen auch manche, also nicht, ich habe es nicht so geplant, dass das erste Buch sozusagen etwas wird, was irgendwie möglichst offen ist für bürgerliche, anschlussfähig ist für eine bürgerliche Kritik und für eine einhegende Kritik. Aber im Nachhinein denke ich, kann das doch nutzen, sozusagen, um Leute zu Begriffen zu bringen. Ich kann die sozusagen nicht da sozusagen zu stabilen Sozialistinnen erziehen, aber ich kann ihnen sozusagen erstmal sagen, dass es eine bestimmte Art von Kampf gibt und dass vielleicht das eigene Erleben nicht bei Scham stehen bleiben muss, sondern irgendwie bei einer Wut, bei einem Einverständnis, dass man seiner Klasse vielleicht nicht entfliehen kann, aber vielleicht auch nicht entfliehen muss und dass man trotzdem da Würde verteidigen kann und so. Und ich denke, da kann das schon ein bisschen, das kann ganz viel nicht sozusagen, ne? Aber wenn wir jetzt sozusagen sehen, erstes Buch so endet mit, ist keine Aufstiegsgeschichte, aber eine Ausstiegsgeschichte, so ungefähr, dann sozusagen kann die Adaption vielleicht möglicherweise sozusagen auf der Bühne kann dann schon mehr, kann sagen, im Moment, es geht hier nicht um den einen, sondern wir kommen alle nicht vom Fleck. So, und auch das sozusagen, da wir werden sozusagen dann kein Mob-Foto für Palästina machen mit dem bürgerlichen Publikum, was es anschaut, mit 200 Mann jeden Abend nach der Vorführung, aber schon auch da kann man sagen, ah, okay, das, ne, also wie kann man sozusagen den Raum sozusagen immer erweitern und auch dann die Analyse stellen, okay, manche Räume lassen sich nur bis zu einem gewissen Grad bespielen und dann zu sagen, geht man dann da raus oder macht man dann sozusagen eine andere Flughöhe und da muss man eben Entscheidungen treffen. Und da bin ich auch sozusagen irgendwie dabei, mich so auf der einen Seite zu radikalisieren und gleichzeitig irgendwie zu schauen, ich sage eigentlich fast alles ab, wenn ich irgendwie, also nicht die Lesung oder so, aber wenn ich so angefragt werde, sage ich viele Sachen ab, weil schon die Versuchsanordnung ist, du bist der Betroffene und darauf habe ich einfach keinen Bock mehr, ne, so. Ich habe schon sogar die Frage vergessen. Ich bin da, muss was essen, glaube ich mal. Ich bin so ein bisschen unterzuckert. Scheiße. Ja, ich glaube, wir sind jetzt nicht mehr so lange dabei. Auf jeden Fall. Es sind jetzt noch konkret zwei Fragen, außer jemand hat hierzu jetzt noch direkt was zu ergänzen. Genau, eine Frage ist tatsächlich auch trotzdem noch an dich mitgestellt, an dich und Alina. Alina, du hattest ja schon am Anfang irgendwie über den Bund der proletarisch-revolutionären Schriftsteller gesprochen. Und ja, jetzt mal ganz plakativ, braucht es einen neuen Bund der proletarisch-revolutionären Schriftsteller? Da haben wir schon in der Vorbereitung kollektiv geantwortet, ja. dabei könnte ich jetzt auch stehen bleiben, aber ich sage trotzdem noch kurz was dazu. Also ja, ich glaube, es ist auf jeden Fall in der Verfasstheit der Bewegung, so wie ich sie jetzt einschätze, schon ein Schritt, der jetzt passieren kann. Ich glaube, wir haben die Möglichkeit, wir haben die Kapazitäten und ich glaube, es braucht es auch. Also wir haben es ja schon aus verschiedenen Richtungen gehört, ob es bei dir ist oder ob es bei mir ist, dass irgendwie so ein krasser Drang auch da ist, dass wir irgendwie uns vernetzen müssen, dass wir über diese Form sprechen müssen. Und ich weiß, dass es auch Bestrebungen gerade gibt, da bundesweit irgendwie was aufzubauen und auch wirklich organisationsübergreifend, also nicht von verschiedensten kleinen, zersplitterten Gruppen, wie wir es ja leider in der Linken in Deutschland schon durchaus auch haben, sondern halt wirklich ein Bund, der Künstler untereinander fasst und nicht nur Schriftsteller, sondern auch Menschen, die andere Formen von Kunst betreiben. Und ich würde mich freuen, wenn wir das in den nächsten Jahren oder vielleicht sogar dieses Jahr schon irgendwie vorantreiben können, dass es so eine Form von Vernetzung bundesweit auch gibt. Ja. Ich meine, man muss da auch mal rauszoomen und halt sagen, was ist das für ein Wahnsinn, dass wir das nicht haben. Also das ist eigentlich schon mal komplett gescheitert, ne? Also das muss man einfach mal sagen, das gab es ja sozusagen, wurde aufgelöst und so weiter. Ich glaube, dann Versuche der Organisierung und wahrscheinlich sozusagen kenne ich auch einige der Versuche gar nicht irgendwie, die da gute Arbeit gemacht haben oder so, aber natürlich Bitterfelder B, Gruppe 61 und so weiter. Aber das Kapital ist stabil organisiert, die machen sozusagen Klassenkampf von oben, vermittelt über kulturelle Güter, unter anderem vermittelt auch über nackte Gewalt und so weiter, keine Frage. Wir sehen das gerade, wie sich das radikalisiert, vermittelt über irgendwelche sozusagen, man kann es leider nicht anders sagen, außer es gibt so den Imperativ der Aufrüstung und so, dass wir müssen den Armen das Geld noch aus der Tasche leiern und so. Das ist doch Wahnsinn. Ist doch einfach nur, wir reden ja noch nicht mal, um wohin zu kommen, sondern wir reden davon sozusagen, nicht noch mehr zu verlieren. Also da ist auch Selbstorganisierung das der erste Step sozusagen. Und auch das ist noch nicht ein Schritt sozusagen so mutig raus, sondern es einfach zu sagen, wie kann das denn sein, dass das Kapital Verlage hat, also dass die sozusagen ideologisch schauen, wie sie bestimmte Sachen, die in der Politik passieren, wie sie die ideologisch begleiten und wir sagen so, heute ist Dienstag und mich hat die Muse geküsst. Ich glaube, ich schreibe ein Buch über, wie es mir an meiner Uni geht oder so. Das kann doch nicht sein. Also was ist das denn für eine Analyse? Das muss man da rausholen und sich das vergegenwärtigen. Also da stehen auch wir sozusagen progressiv schreibenden und stehen so, ich sag dir nicht, worüber ich gerade schreibe. Ich sag dir auch nicht, welche Gattung das ist. In welcher Welt? Das ist doch sozusagen, also wir geben doch uns selber, die ich rede. Ich bin da nicht ausgenommen. Ne? So, wir reden über unsere Bücher, nachdem sie erschienen sind. Und vielleicht sozusagen, da ist jemand, der in einem Literaturkollektiv organisiert ist, schon 5 Schritte voraus sozusagen, schon beim Schreiben sozusagen darüber zu reden. Das müssen wir alle machen. Ich habe neulich mit einer sehr stabilen politischen Person geschrieben, die sehr aktivistisch tätig ist. Und die hat gesagt, man sieht's bei Schreibenden, die nicht organisiert sind, man kann sich auf die nicht verlassen, da ist ein Buch mega stabil, das nächste ist absolute Rotze. Warum? Weil sie keine Rückmeldung haben an ihre eigene Bewegung, die ihnen sagt, schön, was du fühlst, aber wir brauchen auch was von dir. Also du findest nicht im luftleeren Raum statt. Ne? Und das ist sozusagen der erste Weg, der unverhandelbar ist, glaube ich, das mit einem Willen. So. Ich finde es eigentlich auch krass genug, dass wir uns über die letzten Jahrzehnte haben einreden lassen, dass Kultur etwas, wenn über etwas ist, was man privat vielleicht macht, irgendwie nach der Arbeit oder so, dass man sich eine Netflix-Serie reinzieht. Aber krass genug, dass wir nicht früher auf den Punkt gekommen sind, dass man sagt, ja, könnte man ja mal überlegen, da irgendeine Form von Kollektivierung zu finden. Ja. Und auch das sagt ja weniger über uns als über die Zeiten aus. Ne? Wir müssen uns einfach aufrappeln sozusagen alle zusammen. Ne? So. Ja, das sind ja aber schon mal ganz spannende und auch gute Nachrichten, dass sich dann vielleicht irgendwie Sachen da in die Richtung entwickeln oder auf jeden Fall, dass es da irgendwie den Willen zu gibt. Ich glaube, da können wir alle gespannt sein, wie sich das irgendwie in der nächsten Zeit entwickelt. Und vielleicht ist das ja auch nicht unsere letzte Veranstaltung, dass wir da irgendwie auch weiter gemeinsam arbeiten. Ich glaube, das wäre jetzt tatsächlich schon so ein bisschen die letzte Frage, die ich einmal auch gerne an alle stellen würde. Da hatten wir in der Vorbereitung auch drüber gesprochen. Wir wollten die gerne so ein bisschen offener gestalten, um vielleicht auch einfach mal so ein bisschen Raum zum Träumen oder nicht nur Träumen, sondern positiven Bezügen irgendwie zu öffnen. Und zwar, wie ihr euch jeweils Kunst, wie Kunst sich in einer sozialistischen Gesellschaft verändern würde und vielleicht auch nochmal konkreter, auf was würdet ihr euch besonders freuen? Genau, ich glaube. Ja, also, keine Ahnung, ich würde dann halt tagsüber so irgendeiner Arbeit nachgehen, die für das Kollektiv halt notwendig ist, förderlich ist, weiß ich nicht, Gärtnern oder was auch immer, fällt mir jetzt auch gerade ad hoc nichts anderes ein und dann würde ich irgendwie der Nahrungsaufnahme nachgehen und und dann vielleicht am Abend Theater spielen im Kollektiv oder irgendwie Gedichte rezitieren und natürlich auch die Pionierarbeit dabei nicht außer Acht lassen, ne? Also den Aufbau, ja, genau. Da würde ich mich anschließen. Ich würde mal mitkommen. Worauf ich mich auf jeden Fall freuen würde, wäre, dass die Formen von Kunst im Allgemeinen einfach noch viel vielfältiger werden, als wir sie jetzt schon kennen. Also klar, der Kapitalismus hat auch durchaus vielfältige Formen irgendwie an Kunst, Literatur hervorgebracht. Das kann man nicht leugnen, aber das ist nochmal so eine krasse Verbreiterung an den Formen und an den Inhalten und an den Konflikten, die wir darin verhandeln, geben wird, weil die menschliche Erfahrung wird immer widersprüchlich sein. Und das hat, finde ich, Anna Sigges auch immer schön gesagt, dass die Wirklichkeit immer widerspruchsvoll sein wird und es die Kunst immer auch sein muss. Also auch wenn wir dann den Hauptwiderspruch sozusagen dann hoffentlich aufgelöst haben, zwischen Kapital und Arbeit, werden wir dann hoffentlich noch viel bessere Möglichkeiten haben, neue Widersprüche zu erforschen, neue Bewegungen, Dynamiken zu erforschen. Und was ich da auch einen schönen Gedanken finde von Anna Sigges, ist, dass sie immer so ein bisschen das Verhältnis zwischen Tiefe und Breite aufgemacht hat. Also einerseits die Kunst in der Breite, also die Verkollektivierung, dass es auf die breite Gesellschaft sozusagen wirken kann, aber auf der anderen Seite auch die Vertiefung von Kultur, also dass wir nochmal eine ganz andere Qualität an Kunst erarbeiten können, als wir sie jetzt im Kapitalismus haben, in der sie auch oft auf der Oberfläche verbleibt. Und darauf freue ich mich, das hoffentlich irgendwann mal erleben zu dürfen. Oder ach so. Ich finde diesen Gedanken sozusagen, dass es immer Widersprüche gibt, das ist, glaube ich, der einzige sinnvolle, den ich mir auch vorstellen kann. Und deswegen, den finde ich auch interessant, weil man wird sozusagen für irgendwas kämpfen oder für irgendwas, dann vielleicht sozusagen ist der Leidensdruck geringer, aber man wird sozusagen irgendwie eine Lanze brechen müssen für irgendwas. Aber ich habe vor einem Jahr ein Essay zu dem Thema geschrieben, also ging es nicht um Sozialismus, sondern also ich war bei so einem Essen von so bürgerlichen Kunstschaffenden und es war in einer utopischen Welt, es wurde nicht Sozialismus genannt, was würdest du für eine Kunst produzieren? Und ich bin einfach auf keinen schlauen Gedanken gekommen. Dann ist mir aufgefallen, warum, weil ich sie halt nicht erleben werde. Und aber ganz objektiv sozusagen. Ne? So, und dann denke ich mir, ich finde es so voll legitim und glaube ich auch sehr wichtig sogar, sich diese Frage zu stellen, aber ich kann sie einfach für mich nicht beantworten, weil ich einfach überhaupt, deswegen schreibe ich auch autobiografisch, weil ich überhaupt gar nicht über so viel Vorstellungsvermögen und Fantasie verfüge, mir so irgendwelche Welten auszumalen. Meine Aufgabe ist sozusagen nicht, dann sozusagen diese mir zu überlegen, was ich ohne Not sozusagen schreiben würde. Die Not und die Wut ist und der Hass ist ein Teil. Ich kann mich nicht ohne das denken. Also und auch sozusagen kein Affront an Leute, die sozusagen dahin. Ich glaube, wir müssen auch dahin denken, aber ich kann es sozusagen nicht leisten und deswegen denke ich halt so, das ist nicht meine Rolle, darüber nachzudenken, sondern wir müssen jetzt ein paar Generationen leider so Aufbauarbeit irgendwie machen, damit andere Leute dann sich sozusagen irgendwann die Frage stellen werden. Und es halt nochmal sozusagen ein letztes Mal, das heißt wirklich nicht, dass man nicht jetzt schon auch anfangen kann und darf und soll, aber ich kann das nicht leisten. Ja, deswegen habe ich da aber auch so lakonisch sozusagen ein bisschen ironisch drauf geantwortet. Also so kurz und knapp ist das ja überhaupt gar nicht zu beantworten. Ich denke, wir müssen das sozusagen immanent aus unserer heutigen Betrachtung an den Widersprüchen und eben auch historisch-materialistisch reflektieren und dann im Kollektiv daran arbeiten. Also diese Arbeit bleibt nicht aus, ja. Und wie du sagst, leider, wer weiß, ob wir das erleben, also eher nicht. Genau, aber wir können an die Traditionen anknüpfen, das Denkmal pflegen, was auch gesetzt wurde. Und an diesem Aufbau, zumindest in diesen Kapazitäten, die wir haben, an den Brüchen entlang, im Bruch, im Widerspruch reflektierend, die Begriffe entwickeln. Sozusagen. Das ist unsere Aufgabe. Ist unsere Aufgabe. Was man zumindest festhalten kann, auch wenn es vielleicht ein bisschen abstrakt ist, aber gerade orientiert sich Kunst und Kultur und Gestaltung an den Bedürfnissen der Herrschenden. Und im Sozialismus wird sich das halt umdrehen. Und wie das dann aussieht, wissen wir nicht. Aber da freue ich mich drauf. auch ganz privat, persönlich, einfach aus diesem Konkurrenzdruck, aus diesen Existenzängsten rauszukommen. Also es ist ja schon eine Perspektive, wir wissen, was stört uns am meisten, und das wäre dann hoffentlich weg. Und als letzter Punkt wurde ich gebeten, von einem Genossen aus meinem Atelier zu sagen, ein physisches rotes Atelier. Aber das kriegen wir vielleicht auch im Status quo. Glaube ich auch. Muss. Schön. Ja, das waren doch irgendwie ganz schöne Abschlusswort. Ja, genau. Liebe Kneipenfreundinnen, noch nicht wegschalten, denn wir haben eine kleine Bitte an euch. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann vergesst nicht, uns zu abonnieren auf YouTube oder auf Spotify. Und was ihr auch noch machen könnt, ihr habt neben diesem Abo-Button noch die Möglichkeit, auf Spotify und auf YouTube diese kleine Glocke zu drücken. Und wenn ihr das macht, verpasst ihr keine einzige Folge mehr, denn ihr werdet direkt benachrichtigt, wenn neue Folgen hochgeladen werden.